Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir haben einmal mehr die Freude, ein Special-Event reviewen zu dürfen. Nicht nur das, wie immer haben wir auch eine Raw-Ausgabe hinter uns, die sich direkt an dieses Event anschloss. Naja, direkt ist nicht ganz richtig, wir haben ja noch den Sonntag dazwischen gehabt. Aber einmal mehr ist der Wochenrückblick im Zeichen eines Pay-Per-Views stehend. Etwas anders ist die Ausgangssituation diese Woche dennoch, denn der gute Chris weilte über das Wochenende in der, ich sag mal, richtigen Heimat, also nicht in München, sondern in Wien. Und da ist er derzeit auch leider stecken geblieben, weil die wettertechnischen Umstände eine zeitige Abreise leider Gottes nicht ermöglicht haben. Er hat natürlich auch in weiser Voraussicht nicht irgendwelche technischen Gerätschaften mit nach Wien genommen, sodass er dort jetzt festsitzt, vor sich hin weint und keine Pay-Per-View-Review mit mir aufnehmen kann. Da haben wir uns überlegt, was machen wir? Entweder hätten wir das Ganze pushen können auf den Samstag, wo er Stand jetzt safe wieder zurück sein wird. Das war uns aber auch irgendwie dann doch zeitlich zu weit weg vom Schuss, sodass wir gesagt haben, gut, wir improvisieren. Und ich habe dann den Menschen aus dem Hut gezaubert sozusagen, der sich dafür nicht von ungefähr am besten anzubieten scheint, denn er war schon bei unserer Money in the Bank Review 2023 mit dabei. Er war treibende Kraft auch bei Bash in Berlin, was die Showbegutachtung und Podcast-Nachbesprechung angeht. Und er zeigte sich auch heute sofort bereit, bei der Review mit dabei zu sein. Deswegen heiße ich herzlich willkommen. Wir werden heute Wortspiele wohl nicht vermeiden können. Unseren Stefan, unseren PBC-Baby. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Zu der Aufzählung der Podcasts darfst du natürlich nicht noch den SummerSlam 2023 vergessen. Ich glaube, den hatten wir auch noch zu zweit gemacht. Stimmt. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Intro, für die Vorstellung. Bei den Wortspielen bin ich mir gar nicht so sicher. Auch wenn sie nicht gut sind, bedarf es immer ein bisschen Vorbereitung. Die kriege ich wenig on the fly hin, sondern meistens ein bisschen Arbeit vorher. Von daher mal abwarten, was da kommt. Da möchte ich gerade nicht zu viel versprechen. Ich habe mir das schon fast gedacht. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Meine Frage, wenn ich mich getraut hätte, jetzt traue ich mich, weil du mir den Ball zugespielt hast, wäre tatsächlich dahin gegangen. Setzt du dich da echt zeitlang noch vorher hin und machst dir da Gedanken oder kommen sie on the fly? Die Frage hast du beantwortet. Da steckt also tatsächlich Vorbereitung drin. Das hört man aber tatsächlich auch. Die kommen ja so, sag ich mal, pointiert und gut gesetzt, dass ich merke, okay, für diese Anmoderation hat er sich bestimmt ein paar Minuten Zeit genommen im Vorfeld, aber haben wir diese Big Urban Myth auch geklärt. Ja, wie gesagt, er ist jetzt da und wenn er schon da ist, würde ich sagen, gehen wir gleich in die Vollen und gehen dergestalt in besagte Vollen, dass wir die Show Bad Blood so durchgehen, wie wir es immer machen, wo es sich anbietet, gucken wir noch einmal auf die davorliegende SmackDown-Ausgabe zurück. Und werden natürlich auch im Fallout die sich daran anschließende Raw-Ausgabe besprechen. Aber erstmal ran an den Speck, rein in die Show. Es ging nämlich auch mit einem richtigen Brettbohn los. Das erste Match bestand im Hell in a Cell-Match zwischen CM Punk und Drew McIntyre. Im Vorfeld hatten es nicht wenige auch als einen potenziellen Main-Event gehandelt. Nach allem, was man aus WWE-Kreisen gehört hat, war es wohl eine Zeit lang fast schon quasi fix als Main Event angedacht, bis The Rock andeutete, dass er wohl doch einen Auftritt haben könnte. Naja, und da sagt man, wenn The Rock auftritt, dann muss er auch das Sahnehäubchen sein. Und da sich das ja dann doch auch entsprechend so dargestellt hat, war es eben dann doch nicht der Main Event, sondern das Opening Match. Und so viel kann ich, glaube ich, schon sagen, ohne dass wir Stefan schon zu Wort haben kommen lassen. Ich setze mal fast oder ich prognostiziere, dass wir da vielleicht einer Meinung sein könnten. Das war ein Brett, was Intensität und Brutalität und vor allen Dingen Blutfluss anging. Da war sicherlich vieles geplant, was Blut angeht, aber gerade bei Drew auch zumindest eine Platzwunde ziemlich sicher nicht geplant. Da spritzte das Blut ja quasi aus dem ganzen Kopfbereich heraus bei der zweiten Bluteinlage von Drew. Zumindest wirkte es tatsächlich so. Also die beiden haben sich da mal tatsächlich jetzt wenig gegeben. Man war im Vorfeld ja nicht so sicher, was wird Punk hier noch zeigen können? Wie wird die Intensität des Matches zelebriert werden? Wenn ich es jetzt zusammenfassen wollte, würde ich sagen, es war verdammt intensiv. Aber es war genau so, in Anführungszeichen, langsam geführt, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen kriege ich es kaum bewertet. Wenn ich jetzt Meltzer tippen würde, würde ich sagen, der wird hier die 4 Sterne raushauen, rein vom Gefühl. Spielen wir den Ball mal zu Stefan rüber. A, wie hast du es wahrgenommen, sowohl von der Inszenierung als auch von der Qualität des Matches? Also zunächst muss ich, glaube ich, sagen, dass ich dir so ziemlich in jedem Punkt zustimme. Also hätte mich auch stark gewundert, wenn wir da anderer Meinung wären. Oder beziehungsweise anders angefangen, weil es eine Storyline ist, die sich jetzt mittlerweile fast ein ganzes Jahr zieht. Wahnsinnig intensiv ist, das dritte und wahrscheinlich abschließende Match dieser Geschichte ist, war es absolut richtig, das so brutal und intensiv wie möglich zu machen. In unserem Showbericht nehme ich jetzt einfach mal kurz raus, die Matchzeit steht 31 Minuten. Wenn du halt ein 31-minütiges Match zwischen einem 39- und ich glaube einem 45-Jährigen hast, dann ist es klar, dass es halt nicht das allerhöchste Tempo drin hat, fand ich aber auch vollkommen in Ordnung. Die Blutlache hast du ja schon angesprochen. Ich meine, gelesen zu haben, Drew McIntyre musste dann mit 16 Stichen genäht werden. Also entweder war es nicht geplant oder es war ein bisschen ja zu euphorisch auf den Kopf gehämmert oder mit einer Rasierklinge nachgeholfen. Also ich glaube nicht, dass es geplant war, dass er so stark blutet. Deswegen würde ich sagen, das Match war ziemlich richtig gebookt in meiner Wahrnehmung. Wie gesagt, sehr lange Storyline, es wurde ja ganz viel thematisiert, wie heftig, wie krass diese Feindschaft ist, wie sehr sie sich hassen, dass sie sich gegenseitig verstümmeln wollen und so weiter und so fort. Deswegen finde ich das so sehr viel besser gelöst, als hätten wir da jetzt hier ein knackiges, vielleicht etwas schnelleres 15-Minuten-Match bekommen und fertig. Auch puncto Hell in a Cell Match. Man hat jetzt den Käfig nicht so extrem genutzt. Da ist jetzt keiner irgendwie auf den Käfig geklettert und durchgebrochen oder runtergefallen, whatever. Es war meiste Zeit im Ring. Ich glaube, es gab so ein paar Spots mit der Käfigwand, aber das kann man, glaube ich, großteils eher vergessen. Also der Käfig war mehr ein Gimmick als eine Waffe in dem Match drin. Um das positiv zu formulieren, es war wahrscheinlich das beste Hell in a Cell Match, was ich vielleicht jemals gesehen habe. Muss aber auch dazu sagen, aufgrund meines etwas jüngeren Alters habe ich, glaube ich, keins wirklich der späten 90er oder frühen 2000er gesehen, sondern hauptsächlich diese sehr weich gespülten Hell in a Cell Matches der letzten 10 Jahre beim gleichnamigen Pay-Per-View. Von daher bin ich damit wirklich sehr, sehr happy. Vor allem, weil es dann auch rein technisch sehr sauber geführt war. Also ich kann mich jetzt an keinen Punkt erinnern, wo ich dachte, oh Gott, das haben sie aber irgendwie gerade schlecht gelöst oder ähnliches. Nee, bin ich bei dir. Was die Ausführung angeht, wirkte das tatsächlich ziemlich safe, sodass da zwei erfahrene Worker sind, die auch wissen, was sie machen, die auch wissen, wie weit sie bei dem jeweils anderen und auch bei sich sozusagen selbst gehen können. Dieses Gefühl der Sicherheit hatte ich tatsächlich von der ersten Sekunde an. Da bin ich vollkommen bei dir. Eine Frage ist mir noch aufgefallen oder eingefallen, als du gerade gesprochen hattest. Du sagtest, du hast die alten Hell in a Cell Matches gar nicht gesehen. Ergo, hast du auch Undertaker gegen Mankind nicht gesehen, auch noch nicht nachgeholt bis jetzt? Oder kennst du das? Also die relevanten Spots aus dem Match kenne ich. Ich muss aber zugeben, dass ich nie mir die Mühe gemacht habe, mich da wirklich nochmal komplett, habe ich nie nachgeschaut. Schande über mich, aber das fehlt mir. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also ich frage deswegen bewusst nach, weil wenn man dieses Match zwischen Punk und Drew sieht und da diesen Brutalitätsfaktor jetzt betont, wie wir beide das ja, meine ich, auch zu Recht machen. Wenn man das aber vergleicht mit dem, was damals Mick Foley und der Undertaker gemacht haben, dann habe ich beim Schauen dieser Matches ein ganz komisches, unterschiedliches Gefühl. Denn so brutal das mit Punk und Drew für heutige Verhältnisse auch war, so sicher wirkte es tatsächlich geführt von beiden. Auch wenn dieser eine Bluteinsatz von Drew jetzt wohl ein bisschen over the top gewesen zu sein scheint. Das wird dann genäht mit ein paar Stichen und dann, das will ich auch überhaupt nicht verharmlosen oder gar verniedlichen. Das ist immer noch überhaupt nichts als, nicht als Lappalie zu bezeichnen. Aber wenn man dann sieht, was der Undertaker und Mick Foley da 1998 oder 1999 gemacht haben, das kann ich auch heute nicht gut gucken, ehrlich gesagt. Besser gesagt, es fällt mir immer schwerer, dieses Match zu gucken, weil das war, also wenn ich irgendwie das Wort safe jetzt eben bei Drew gegen Punk verwendet habe, da wirkte für mich gefühlt alles unsafe, was da gelaufen ist. Und ist ja auch, Mick Foley ist ja auch dann durch den Käfig geplumpst, wo man immer noch nicht so genau weiß, war es gewollt oder nicht. Also es war wohl beim zweiten Mal nicht gewollt, das vom Käfig runterstürzen aufs Kommentatorenpult, das war gewollt. Aber der zweite Plumps von Mick Foley durch den Käfig durch, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich dann nicht gelesen habe, dass das damals tatsächlich nicht gewollt war. Und das waren Spots, meine Güte. Gerade wenn man weiß, was mit den Damen und Herren aus der Attitude-Ära gesundheitlich dann gerade ECW danach noch geworden ist und wie schnell die dann leider Gottes irgendwann auch nach der Karriere das Zeitliche gesegnet haben, weil es ein unglaublicher Raubbau am Körper war und sowohl die ärztliche Versorgung als auch die Sicherheit im Ring ja noch eine ganz andere war als heute. Also ich glaube, Alvarez hat damals mal gesagt, oder war es Meltzer, ich glaube, es war Alvarez, der gesagt hat, also die Attitude-Ära altert ganz, ganz, ganz schlimm oder altert nicht gut. Und das nehme ich tatsächlich wahr, je häufiger ich diese alten Matches sehe. Also kannst ja mal einen Selbsttest machen. Guck dir mal Foley gegen Undertaker an. Gerade einfach nur, um das Match einmal gesehen zu haben, aber vor allen Dingen auch im Vergleich in Bezug auf Brutalität und Sicherheit, auf diese beiden Aspekte, mal mit Punk gegen Drew. Das würde mich mal echt interessieren, was, sag ich mal, jemand, der da noch nicht dieses Match gesehen hat, da im Vergleich zu A empfinden und B, wie er es einordnen würde. Denn das hat sich bei mir gerade aufgedrängt, dieser Vergleich, weil das Match fällt mir, so großartig ich es finde, ne? Aber es fällt mir immer schwerer, das Match anzugucken, weil da so viel Schlimmes passiert ist mit den Workern, die teilweise da ja unterwegs waren. Wir müssen die jetzt nicht alle aufzählen. Googelt einfach mal oder fragt auf Wikipedia nach. Das war schon eine heftige Zeit. Ja, Stefan, hau mal Sterne raus. Also einmal für mich persönlich, einmal aus Meltzer Sicht, weil ich glaube, Meltzer ist bei den meisten positiver unterwegs als ich. Gerne. Ich glaube, aus meiner Sicht hätte ich gesagt, sind wir über den 4 Sternen, weil ich finde, für ein Hell in a Cell Match haben sie es, wie gerade eben schon gesagt, ziemlich perfekt gemacht. Bei den 5 Sternen bin ich aber noch nicht. Ich wäre jetzt, glaube ich, irgendwo zwischen 4,5, vielleicht sogar wirklich eher 4,5. Mich würde es aber nicht mal schockieren, wenn Dave Meltzer hier 5 Sterne auspackt. Ich habe noch keine Star-Ratings gesehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, was er dafür jetzt gegeben hat. Aber mich würde es wundern, wenn es unter 4,75 gewesen wäre bei ihm. Oha, also Sterne haben wir, glaube ich, tatsächlich nicht. Wir nehmen am Donnerstag auf und ich meine, die kommen immer erst ein bisschen später. Also das ist immer so ein bisschen bedauerlich, weil wir so gerne die Sterne am liebsten schon kennen würden. Und deswegen spekulieren wir immer meistens ins Blaue hinein. Also ich mache es auch mal jetzt. Ich sage mal, was Meltzer tippen würde. Dann sage ich, was ich objektiv in Bezug auf die Execution des Matches tippe. Und dann meine persönliche Sicht. Also ich haue jetzt mal 3 Sternearten raus. Ich glaube, Meltzer wird dem Ding hier 4,5 locker geben. Was die Ausführung des Matches angeht und die Art der Inszenierung im Lichte der Storyline, bin ich bei 4,25, 4,5. Weil das war schon echt stark. Bei 5 bin ich auch nicht, weil dafür war es mir dann doch ein bisschen zu, da fehlte irgendwie dann der letzte Pep bei mir. Das war mir dann etwas zu lahm. Aber das ist individuell, ne? Ich verstehe jeden, der das anders sieht. Und wenn ich dann individuell das bewerten würde, bin ich bei 3,75, weil ich komme mit diesen Hell in a Cell Matches nicht so richtig klar. Und deswegen erkenne ich das an, dass es locker über 4 Sterne gewesen sein wird, objektiv, weil sie haben es einfach stark gemacht. Aber es gibt Matcharten, die mag man persönlich und andere, die mag man nicht. Und deswegen bin ich hier knapp unter den 4 Sternen. Aber objektiv kann ich sehr gut verstehen, dass man hier wohl in der 4 Sterne Phase sein könnte. Ja, dann war das Match zu Ende und man hat es dann auch sehr, sehr gut gesellt. Ja, Punk wurde dann noch mit der Sauerstoffmaske am Leben gehalten, in Anführungszeichen. Drew wurde auch verarztet, aber Punk hat dann Wert drauf gelegt, noch selbst zu Fuß zum Backstage-Bereich zu gehen. Hat dann ja auch alles geklappt und dann war diese Fehde ziemlich sicher vorbei. Ich sage ziemlich sicher, denn bei Raw hat Punk ja gesagt, er weiß noch nicht genau, wann man ihn wiedersehen wird, müsste man mal schauen. Das hat Rollins auf den Plan gerufen, der aber auch nur gesagt hat, ja, also wenn du wiederkommst irgendwann, mal gucken, dann freue ich mich, weil dann kann ich mich dann um dich kümmern und dich platt machen. Zwischen den beiden ist ja auch einiges früher mal angedeutet worden. Aber Seth hat auch gar nicht groß was dazu weiter gesagt, sondern hat sich dann gleich Bronson Reed gewidmet, mit dem er sich jetzt doch eher auseinandersetzen möchte. Und deswegen, interessant, Punks größtes Problem oder sein größtes Bestreben besteht jetzt erstmal darin, seiner Frau viele Blumen zu kaufen, wie er uns gesagt hat. Wie dürfen wir das einordnen, Stefan? Ist Punk jetzt erstmal raus in Bezug auf große Storylines? Hat er ja erstmal auch, glaube ich, keine größeren Ansprüche. Für Saudi-Arabien brauchen wir ihn sowieso erstmal wohl nicht, weil da haben wir ja Champion gegen Champion. Was meinst du, ist er jetzt erstmal weg? Schon wieder eine Erholungspause? Und wenn ja, was macht er, wenn er wiederkommt? Ich glaube, kurz- bis mittelfristig ist er erstmal weg. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr positiv. Nicht, weil ich ihn nicht sehen möchte, sondern wenn man dieses Hell in a Cell Match wirklich in dieser Intensität erzählen will, gehört für mich persönlich halt auch dann dazu, dass sie nicht Montagabend dann wieder auftreten, als wäre nie etwas gewesen. Und Punk hat man ganz gut dargestellt, dass er halt immer noch, obwohl er gewonnen hat, sehr unter den Verletzungen leidet. Und Drew McIntyre ist gar nicht aufgetreten. Finde ich erstmal positiv. Und ich glaube, dieses Segment hat vielleicht sogar ungewollt schon mehr erzählt, wie es langfristig Rollins wird jetzt erstmal gegen Bronson Reed gehen, hat er ja auch gesagt. Mich würde es stark wundern, wenn Bronson Reed gegen Rollins gewinnen dürfte. Deswegen glaube ich, in den nächsten 3 bis 4 Wochen werden wir erstmal da die Paarung haben. Und dann hat es ja Rollins eigentlich ja schon selbst gesagt. Also, dass er gerne dazu bereit ist, halt dann CM Punk, ich glaube, seine Wortwahl war mehr oder weniger ins Karriereende zu schicken. Deswegen würde ich mal sagen, dass es dann im Verlauf des restlichen Jahres, vielleicht November, vielleicht Dezember, irgendwann Punk zurückkommt, wenn halt Rollins Match entweder für den Rumble aufgebaut wird oder wenn Raw Anfang Januar auf Netflix umzieht und man da halt wirklich mit ganz großen Matches punkten möchte, dass man es vielleicht sogar schon da bringt. Aber ich glaube, Punk wird als nächstes gegen Rollins gehen, aber noch nicht im Oktober und vielleicht nicht im November. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Würde ich tatsächlich dir in allen Punkten zustimmen. Einerseits, was die Tatsache angeht, dass man Punk jetzt überhaupt in eine Pause schickt. Ich glaube auch, dass das company-mäßig gar kein schlechter Zug ist, denn das zeigt ja das WWE-Booking der letzten Jahre bis Jahrzehnte. Bist du was gelten, macht dich selten. Und wenn du ein großer Name bist, gerade auch wenn du die 40 dann doch deutlich überschritten hast, sind A, Pausen für die körperliche Regeneration jetzt nicht so schlecht. Und B, wirst du, glaube ich, tatsächlich heißer manchmal durch eine Pause, als wenn du dich on air da irgendwie langsam abnutzt. Und vor dem Hintergrund finde ich es ganz gut. Ich bin auch gespannt, was man dann macht mit Rollins. Du hast es auch sehr schön gesagt, wenn du Rollins jetzt wirklich gegen Punk stellst, dann darfst du eigentlich da keinen geschwächten Rollins haben, sondern musst schon einen Superstar Rollins haben, der dann eigentlich gegen Bronson Reed overgeht. Andererseits fände ich es auch wieder schade, weil ich möchte so gerne, dass Reed overgeht, weil ich finde sein Booking eigentlich richtig gut. Und auch wenn er heelig ist, er vermittelt für mich so diese Working-Class-Superstar-Hero-Atmosphäre. Eigentlich würde es vom Booking her schon ganz gut passen, wenn Reed overgeht, aber ich befürchte, er ist dann wohl eher, was ich doomed to the mid-card, so nach dem Motto, dass er es schon als, dass man es bei WWE, und er wird es wohl auch so ansehen, schon als Erfolg wertet, dass er die Fehde gegen Rollins überhaupt kriegt, weil es ja eine Uppercard-Fehde ist und das ist für jemanden wie Bronson Reed vielleicht tatsächlich schon ein großer Erfolg. Aber ich befürchte deswegen auch, dass er wohl den Kürzeren ziehen wird gegen Rollins. Aber vielleicht, was ich, wird es eine 2-1-Fehde, dass er ein Match vielleicht bekommt oder sowas. Das wäre ja auch schon ein großer Erfolg. Aber schauen wir mal. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass jetzt Rollins gegen Bronson Reed geht, weil Reed ist heiß, ein Stück weit, finde ich. Ich fand auch die Segmente mit Strowman ziemlich cool. Aber Strowman, Stefan, Strowman ist jetzt ja erstmal wieder raus. Ne? Der Kerl ist ja, ich sag mal, im Alter sowieso, aber war ja schon vorher jetzt noch mehr, doch relativ verletzungsanfällig. Oder glaubst du, dass er Arsch ziemlich schnell wiederkommt und dann vielleicht sogar in Bezug auf Reed Over geht? Eigentlich ist die Fehde ja jetzt auserzählt. Das ist eine gute Frage. Also Strowman ist ja bekanntlich verletzt. Ich glaube, irgendwie ein Leistenriss oder ähnliches. Ja. Ich glaube, die Ausfallzeit, was ich zumindest gelesen habe, soll aber nicht so unfassbar lange sein. Da fehlt mir auch ein bisschen die medizinische Kenntnis drüber, wie lange man da ausfallen soll oder wie lange man da irgendwie in Reha muss. Keine Ahnung. Er wurde zumindest nicht operiert, was zumindest heißt, dass er, glaube ich, nicht allzu lange ausfallen sollte. Da ist halt ein bisschen die Frage, wo man hin möchte. Also wenn man wirklich Bronson Reed gegen Braun Strowman stellen möchte, dann hätte ich gesagt, sollte Reed gegen Strowman gewinnen, um halt da gestärkt rauszukommen, weil wenn es das jetzt wirklich war und er gegen Strowman dann ja das sein letztes Reed als Verlierer in eine Storyline, wo es mich sehr wundern würde, wenn er die gewinnen sollte. Ja. Also da ist er für mich klarer Außenseiter. Und Strowman, also bei Ben Strowman, das ist für mich so ein jemand, der ist jetzt schon viele Jahre da, hat gefühlt immer das gleiche Gimmick, immer in der ungefähr gleichen Card-Region. Da würde es mich schon fast wundern, wenn der irgendwie jetzt nochmal in einer besonderen Form overkommt oder nicht. Und da habe ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was man mit ihm jetzt danach machen möchte, wenn es das jetzt gewesen sein soll gegen Bronson Reed. Also Strowman ist halt Strowman und ich glaube, viel mehr ist da halt auch nicht drin. Nee, glaube ich tatsächlich aber auch. Zumal WWE wird, glaube ich, jetzt mal jenseits des Overness-Faktors, der bei Strowman, sag ich mal, der ist solide, ne? Also der ist over, ohne durch die Decke zu gehen. Aber Strowman ist einfach zu verletzungsanfällig. Und ich habe mal geguckt, der Junge ist jetzt 41, ist 83er Baujahr. Das heißt, bei der Größe und der, ja, sag mal, Muskel- und Körpermasse, die er mitbringt, wird das Verletzungsrisiko im Alter ja generell nicht geringer. Und ich glaube, deswegen wird man schon auf ihn auch einen Titel mehr packen, geschweige denn ihn in größere Storylines bringen, die über einen längeren Zeitraum angedacht sind. Und deswegen hätte ich eigentlich auch, gut, wir wissen jetzt nicht, was angedacht wäre mit Reed und Strowman, aber es wirkte ja schon so, dass Rollins jetzt rausgekommen ist, um sich Bronson Reed wieder vorzunehmen. Deswegen hätte ich eigentlich tatsächlich Reed overgehen lassen gegenüber Strowman, denn Strowman wäre nicht derjenige gewesen, der gegen Rollins die Storyline bekommen hätte, glaube ich. Gut, oder vielleicht ja sogar doch, ja, und jetzt muss Reed einspringen, weil Strowman sich verletzt hat. Andererseits, wie du richtig sagtest, so lange soll es wohl nicht sein mit der Ausfallzeit, geplant hat. Wieder mal können wir nur die Kristallkugel schütteln, ohne zu wissen, wo es hingeht. Aber wenn man von Anfang an vorgehabt hatte, Reed gegen Rollins zu stellen, wäre es vielleicht gar nicht so blöd gewesen, Reed auch Strowman besiegen zu lassen. Aber naja, vielleicht kommt in den kommenden Tagen und Wochen noch etwas Neues ans Tageslicht. Was auf jeden Fall ans Tageslicht gekommen ist, war das zweite Match bei Bad Blood. Die Paarung zwischen Nia Jax und Bayley um die WWE Women's Championship. Wir hatten ja diesmal beide Damentitel Card und den Beginn machte eben Nia Jax ohne Tiffany Stratton, die zunächst erstmal Backstage war und trat an gegen, ja, Bayley, die, wie soll ich sagen, in der Wahrnehmung, zumindest von Chris und mir, irgendwo zwischen, wir sind immer noch sehr verliebt und, ach Gott, das Mädel ist eigentlich durch. Es war eigentlich ziemlich klar, dass Bayley hier schon alleine aufgrund ihres Booking-Statuses und ihrer Vorgeschichte hier eher nur so eine Art Mittel zum Zweck sein würde. Und das war es dann tatsächlich auch. Damit kann man natürlich immer leben, wenn das Match zumindest einigermaßen gut ist. Und das habe ich hier tatsächlich nicht so richtig gesehen. Ich meine hier den größten Botch-Faktor von allen Matches wahrgenommen zu haben. Da stimmte die Abstimmung nicht. Die eine Hurricane Rana, die Bayley da versucht hat zu sellen, Das war mal gar nichts. Musste ich auch schmunzeln, als dann die Kommentatoren sogar noch laut eine Wiederholung, eine Zeitlupe gefordert hatten, um das mal genauer zu analysieren. Dachte ich, heieiei, das hätte ich mal lieber nicht machen sollen. Und das war nur eins von diversen Botches. Das war im Vorfeld, jetzt sag ich mal, hätte man für möglich halten können. Nia Jax Formkurve geht nach meinem Dafürhalten auch eher nach unten als nach oben, nachdem sie ja zuerst doch sehr, sehr stark sich nach ihrem Comeback wieder nach vorne gearbeitet hat. Es ging hier wohl in erster Linie auch tatsächlich darum, also 14 Minuten waren auch viel zu lang, aber es ging wohl in erster Linie darum, hier mal wieder diese Tiffany Stratton-Aktion zu bringen und die Spannung zwischen ihr und Nia Jax dann zu inszenieren. Das hat man auch gemacht. Tiffany kam dann an den Ring gehüpft, deutete ein Cash-In an, als sowohl Nia als auch Bayley dann ziemlich angeschlagen im Ring lagen gegen Ende des Matches. Und sie hat diesen Cash-In eigentlich nicht nur angedeutet, sondern ja, streng genommen sogar schon fast vollzogen. Allerdings hat Nia Jax dann in wunderbarer Weise die Undertaker-Wiederauferstehungsgeste gemacht und Tiffany war dann ganz verwirrt und hat gesagt, nee, so war es ja eigentlich nicht gemeint. Hat auch im weiteren Verlauf dann tatsächlich den Koffer gegen Bayley eingesetzt, also dann wieder sich zu Nia Jax zumindest äußerlich bekannt. Ja, das war jetzt alles so ganz nett, aber es war A, nichts Neues, es war auch B, nicht so doll umgesetzt und für mich auch C, viel zu sehr von Botches im Match bestimmt gewesen, als dass ich hier in die höheren Sterne oder Tonregion vorstoße. Das Einzige, was mir hier gefallen hat, war tatsächlich Tiffanys Mean-Spiel, nachdem sie da alleine im Ring zurückgelassen wurde. Und das ist dann für eine Viertelstunde für mich irgendwie zu wenig. Es kann natürlich aber auch sein, da spiele ich den Ball mal zu Stefan rüber, dass ich hier aber auch irgendwelche Hidden Gems nicht gesehen habe. Deswegen frage ich doch mal unseren Stefan, wie er dieses Match wahrgenommen hat. Also wenn wirklich jemand in dem Match irgendwelche Hidden Gems, wäre fast noch kritischer. Ich fand das Match wirklich, wirklich schlecht. Einerseits, der Aufbau, also oder den Aufbau fand ich nicht sonderlich gut. Ich habe auch mal jetzt noch vor ein, zwei Tagen dann bei euch in den Review-Podcast reingehört, wo ihr auch schon ja nicht wirklich glücklich über Bayley aktuell seid. Ich finde Bayley auch ganz schlimm aktuell mit anzusehen, weil es ein Face ohne Gimmick ist. Also da steht gefühlt nichts hinter und ich weiß als Fan nicht mal, warum ich sie gut finden soll, weil sie mir eigentlich nicht so viel Grund dafür gibt. Das Match selbst, den Hurricane Runner hast du schon angesprochen. Einmal war noch ein Samoan Drop, meine ich, von Nia Jax, der aber auch gleichzeitig so halb aussah wie der damalige Zack Ryder-Finisher, ich glaube Rough Rider, ja. Wo auch die Kommentatoren, glaube ich, in dem Moment nicht wussten, von wem das jetzt eine Aktion war. Beide liegen kurz auf dem Boden und Nia Jax merkt so nach ein, zwei Sekunden, ach ja, stimmt, das war ja ein Move von Martin. Also es war sehr voll mit Botches. Auch der Ref-Bump, der sah ein bisschen sehr forciert aus. Also das fand ich auch vom Timing wieder nicht sonderlich gut. Nächster Kritikpunkt ist, dass mittlerweile jedes Nia Jax-Match so aussieht, dass mittendrin Tiffany Stratton reinkommt, ein Cash-In andeutet, Nia Jax guckt böse, Tiffany Stratton guckt ertappt. Und diese ganze Ablenkung, dieses ganze Brimborium führt halt dann irgendwie zum Finish. Das ist die Nia Jax-Geschichte am Anfang schon gegen Bayley gewesen. Das war sie gegen Mi Chin bei dem Match in Berlin. Und immer genau das Gleiche. Und hier wird uns wieder die gleiche Geschichte erzählt. Also ob man jetzt den Cash-In jetzt machen muss oder nicht, ist eine andere Frage. In dem Match, ja, es war für mich in dem Moment einfach ein großer Seufzer. Einfach, okay, wieder genau das Gleiche wie sonst auch. Von daher, die 14 Minuten waren zu lang, die waren nicht gut, die waren nicht sonderlich gut aufgebaut und das danach war relativ Standard in dieser Storyline. Also ich bin da sehr, sehr kritisch. Ich weiß nicht, ob wir direkt schon zu den Sterne-Ratings gehen sollen, weil da bin ich relativ, also ich bin bei maximal 2 Sternen für dieses Match, weil wenn das nicht 2 Sterne sind, dann weiß ich nicht, wie ein Match 2 Sterne sein soll, weil wenn ich kritisch bin, könnte ich auch unter 2 gehen. Ich glaube aber, Meltzer wird da etwas positiver sein und irgendwas zwischen 2,5 und 2,75. Aber ich hätte gesagt, 3 Sterne bekommst du bei einem ganz gut soliden. Okay. Okay. Also, bei 3 Sternen, da muss ich gar nicht drüber nachdenken, um es mal so zu sagen. Also, ich glaube auch nicht, dass Meltzer mehr als 2 Sterne geben wird, tatsächlich. Und ich bin da ähnlich wie du. Ich habe auch echt Probleme, hier auf 2 Sterne zu kommen. Denn dafür war es mir einfach zu botschig. Und da war keine Abstimmung letzten Endes oder wenig Abstimmung. Deswegen bin ich auch bei 1¾, 2 Sternen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, also Meltzer legt sehr viel Wert auf sichere und saubere Matchausführung. Und das war hier einfach nicht. Wenn ich kurz nochmal reingrätschen darf. Ja, immer. Nochmal kurz als Vergleich. Jay gegen Jimmy Uso an WrestleMania waren, meine ich, 0,75. Ja, das Match war nicht gut, aber ich fand das Match bei Mania besser als das hier. Und das sogar deutlich. Also ich hätte auch damals nicht 0,75 gegeben. Da hätte ich auch gesagt, wenn es 2 wären, hätte ich auch gesagt, gut, war nicht toll, aber ist damit abgefrühstückt. Aber wenn wir das als Gradmesser nehmen, dann könnte man auch dem Match 0,5 Sterne geben. Und ich würde es unterschreiben. Ja. Kann ich total verstehen. Also so weit unten wäre ich tatsächlich nicht, weil dafür haben sie eben 14 Minuten lang auch körperlich da was reingekniet und zumindest was versucht. Aber ich komm auch nur ganz, ganz schwer auf 2 Sterne tatsächlich, weil das war einfach über weite Strecken, also da fehlte es tatsächlich an allem. Und gerade wenn du weißt, dass, oder an vielem, und gerade wenn du weißt, dass Bayley immer noch eine der besten Workerinnen im WWE-Roster ist und da muss man einfach, auch wenn der Gegner Nia Jax ist, die sich ja auch verbessert hat, immer relativ gesehen, da muss man einfach ein bisschen mehr erwarten als das, was wir da gesehen haben. Aber dann haben wir gesehen, dass viele Hall of Famer da sind. Ja, X-Pac war da, Tully Blanchard, Arn Anderson, gestern WWE, heute wieder, gestern AEW, heute WWE wieder. Warum auch nicht? So, und ich glaube jetzt, weil ich jetzt hier, wenn wir den Stefan schon mal da haben, dann soll er doch auch von mir aus gerne mal die Ehre haben, die Matches zu bekommen. Ich rede hier jetzt immer die Matches wund und der arme Stefan darf dann immer nur ein paar Takte dazu sagen. Er fühlt sich schon an wie Chris. Also die Ehrengastrolle hast. Wenn du magst, also natürlich nur wenn du magst, gebe ich dir jetzt die letzten 3 Matches quasi zur Zusammenfassung und dann bin ich quasi der Replizierende und du der Ausführende. Ja, kann ich sehr gerne übernehmen. Also ich habe auch kein Problem, wenn du in die Matches reinführst, aber ich kann das auch, wie gesagt, sehr gerne für die letzten 3 Matches übernehmen. Ja. Ja, unser 3. Match des Abends, Damian Priest gewinnt gegen Finn, kommt, glaube ich, nach ungefähr 11 Minuten, steht zumindest in unserem Bericht drin, Kalito, JD McDonough, also der restliche Judgment Day, der nicht später noch eingeplant war in dem Match, zum Ring, lenkt ab, was aber nicht für den Sieg von Finn Balor gereicht hat. Es gab den Coup de Grace, aber dann halt nur den 2-Count. Kurz darauf war das Match dann praktisch auch schon durch. Ehrlich gesagt auch schneller, als ich es erwartet habe. South of Heaven Chokeslam. Das Match ging keine 13 Minuten. Und dementsprechend, das war, glaube ich, das kürzeste Match des Abends, wenn ich gerade nicht falsch liege. Und obwohl Finn Balor noch sehr viel Hilfe bekommen hat vom Judgment Day, hat das Damian Priest trotzdem relativ locker und relativ schnell hinbekommen. Dann möchte ich gerade gar nicht zu sehr über das Match reden, sondern überlasse dir da gerade erstmal den Spielball. Ihr wart ja nicht so unfassbar positiv gestimmt jetzt von der Storyline, einfach weil Finn Balor nicht sonderlich gut aufgebaut war. Ich glaube, jetzt den Sieg von Priest dürfte niemanden überrascht haben. Technisch besser als erwartet oder hat das zumindest für dich irgendwas raushauen können? Also das Match hat mich einerseits tatsächlich positiv ein Stück weit überrascht, wie es dann auch gleichzeitig das war, was ich erwartet habe. Also das widerspricht sich jetzt, ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Aber das war flott, das war ein flottes 13-Minuten-Match. Es war natürlich eingriffslastig. Ich habe mich gefragt, was für eine Story man mir damit sozusagen erzählen möchte. Man kann es natürlich wie so oft so oder so sehen. Man kann sagen, ja, der Judgment Day ist jetzt nur noch ein Haufen von Witzfiguren, weil sie es auch zu dritt nicht schaffen, Priest in Schach zu halten. Man kann aber sagen, das war jetzt nochmal ein Exempel dafür, was wir bei WWE von Priest halten und wo wir ihn gerne hinbringen möchten, nämlich wirklich nach ganz oben, beziehungsweise nach sehr weit oben. Und diese Stellung hat man jetzt zementiert. Das war das Positive und das meine ich tatsächlich auch sehr positiv, dass natürlich Balor ist mittlerweile da, dass er, aber das muss man bei WWE ja auch, dass man tatsächlich seine Signatures kennt. Man weiß, wie Balor-Matches aussehen, aber das muss man sagen, weißt du bei Rollins auch, das weißt du bei Punk, das weißt du bei allen eigentlich. Aber es floss richtig gut. Also das wirkte gerade, vielleicht liegt es auch daran, dass Bayley gegen Nia im Vorfeld gerade dran waren. Aber ich fand das Match als solches gar nicht schlecht, wirklich. Das war flott. Andererseits, das Negative war der zweite Gedanke oder der fast zeitgleich mit dem positiven Gedanken aufkam, war, das hättest du auch genauso bei Raw bringen können. Also das war jetzt nichts, was man zwingend auf eine Pay-Per-View-Card gepackt hat. Um da wieder das Positive zu sehen, warum willst du es nicht auf eine Pay-Per-View-Card bringen, wenn du das Exempel wirklich nach außen deutlich statuieren willst, jetzt auf einer Pay-Per-View-Bühne dem guten Damian Priest so einen Sieg geben möchtest. Das heißt, das war so ein Match, kannst du in der Weekly bringen, hättest du da in Main Event packen können, aber selbst bei Raw hättest du nicht in Main Event gemusst, ehrlich gesagt. Aber es hat auf der Pay-Per-View-Card jetzt auch nicht wehgetan. Dann sind wir wieder bei der typischen philosophischen Frage, muss ein Match auf eine Pay-Per-View-Card das nicht wehtut? Und da wirst du 50% haben, die sagen, ja, warum nicht? Ist doch gutes Wrestling. Und die anderen 50% werden sagen, naja, beim Pay-Per-View oder beim Special-Live-Event oder Premium-Live-Event, da hätten wir doch gerne schon ein bisschen mehr. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass bei Hunter die Pay-Per-Views jetzt ja nur noch auf 5 Matches begrenzt sind. Dann hätten wir doch ganz gerne, gerade bei 2 Brands, dann doch ein bisschen mehr als nur ein Weekly-Match. Deswegen bin ich tatsächlich sowohl positiv als auch negativ gestimmt und spiele den Ball gleich mal zu dir zurück. Wie hast du es empfunden? Also ich muss zunächst auf jeden Fall sagen, dass es für mich auf eine Pay-Per-View-Card ziemlich sicher gehört, weil die Storyline geht für mich mittlerweile lang genug. Judgment Day war präsent genug, dass man da zumindest das erste Match von den beiden oder zumindest so, wie es jetzt gerade wirkt, auch das schließende Match vielleicht schon zwischen den beiden dann auch auf eine Pay-Per-View-Card bekommt. Wenn man sich anschaut, dass der Pay-Per-View jetzt, also Bad Blood, 3,5 Stunden gedauert hat und wir halt nur 5 Matches hatten, dann hätte ich eher gesagt, dann kann man halt an ein paar, sei es jetzt um Bianca Belair oder Jade Cargill oder so, einfach kürzen und dann halt noch ein 6. Match bringen. Aber ich fand es vollkommen legitim, dass man es auf die Card gesetzt hat. Das Problem, was das Match hatte, aber was mittlerweile im Jahr 2024 bei WWE öfter mal vorkommt, du hast es ja schon angesprochen, ich möchte es gar nicht jetzt mal durchgehen, ist halt einfach das Booking von Baylor. Du hast hier wieder mal den Fall, dass du gefühlt einen sehr, sehr, sehr starken Face hast in Form von Priest und einen Midcard Heel, die beiden gegeneinander stellst und merkst so, oh Gott, ja, das ist gar nicht so auf Augenhöhe. Sei es Cody gegen Solo Sikoa, beim letzten Pay-Per-View, meine ich, war das, oder vorletzten, oder jetzt auch Rhea Ripley gegen Liv Morgan, da hast du oft das Problem, dass du irgendwie diesen Heel dann doch noch hingebogen bekommen musst, dass er halt einigermaßen bedrohlich wirkt, dass es auch nur in der Nähe eines 50-50s ist. Und das hat man hier nicht geschafft. Also ich glaube, keiner hat wirklich dran geglaubt, dass Baylor dieses Match gewinnt. Das Cover nicht gekauft, keine Sekunde. Hätte mich zu sehr gewundert, wenn Damian Priest dieses Match hier verliert. Das Match an sich bin ich auch wieder bei dir, fast schon leider. Es wäre mal schön, wenn wir nicht einer Meinung wären, aber war wirklich gut, es war flott. Ich glaube, rein technisch kann man da gar nicht so viel gegen sagen, sodass es mich schon fast wundern würde, wenn ein Meltzer hier unter den 4 Sternen bleibt. Ich glaube, Meltzer gibt die glatten 4. Ich wäre da noch nicht. Für mich wäre es jetzt irgendwie grob. Ich glaube aber bei vielen WWE-Leuten ist es einfach nicht so ganz mein Stil. Du hast es schon gesagt, man weiß bei einem Baylor, was man bekommt, bei einem Rollins, was man bekommt. Und genau das war es auch. Ist nicht schlecht. Das Match selbst, wie gesagt, ich glaube, Meltzer gibt 4 Sterne, einfach nur, weil das einfach Leute sind, die ich mir jetzt 5 bis 10 Jahre schon ein bisschen satt gesehen habe, ist es für mich einfach nur 3,5, weil es für mich nichts Besonderes ist. Der Bash in Berlin Podcast hat aber zumindest auch gezeigt, dass Leute in den Kommentaren nicht unter gegen Orten, wo ich sehr viel kritischer war als viele andere Fans. Von daher kann es auch sein, dass Leute das höher werten als ich. Ich glaube, ein Meltzer wird es tun. Aber ich bin da nicht ihr Stern. Wow, faszinierend. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt tatsächlich, was der gute Dave macht. Denn ich gehe runter mit den Sternen und ich prognostiziere, dass Dave und ich vielleicht gleich liegen könnten und sage voraus, oder was ich sage, ich tippe, sagen wir es mal so, ich tippe, dass 3¼ Sterne gibt und das gebe ich auch. Mehr war es für mich nicht, weil es dafür zu raw ich war, in Anführungszeichen. Man muss aber dazu auch bitte sagen, auch wenn das durch Dave jetzt doch sehr inflationär geworden ist, auch bei WWE mittlerweile, ein gutes Match sind 3 Sterne nach Meltzer-Logik. Und ein großartiges Match sind 5 Sterne und ein perfektes Match und darüber hinaus, ein großartiges Match sind 4 und ein perfektes Match sind 5, so nach dem Motto. Oder eben auch mal 6 heutzutage, weil sich eben die Grenzen etwas verschoben haben. Aber eben nicht mehr. Und deswegen bin ich bei 3¼ Stern und glaube auch, dass Dave die geben wird. Aber vielleicht hat Stefan auch recht und wir werden am Ende müssen. Man hätte eigentlich jetzt mal eine Aufzeichnung machen müssen, was wir jetzt so getippt haben. Und das müssen wir dann nachher nochmal vergleichen, wenn die Sterne da sind. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, immer fröhlich mitzutippen. Und ja, lassen wir uns überraschen. So sollen wir dann direkt East Baylor sind auch Raw, Leute. Da ist jetzt bei. Ach, gerne. Quatsch. Ist da bei Raw noch was passiert? Ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, da ist, glaube ich, gar nichts nicht. Zugekommen. Nee, ich glaube auch nicht. Da haben sie, glaube ich, Judgment Day kommt ein bisschen vorgelassen jetzt bei Raw. Okay, dann gehen wir. Gut, dass R-Truth hat gesagt, dass er nicht mehr im Judgment Day ist. Oder? Das war, okay. Glaube ich, das Einzige, was Judgment Day-related passiert ist, ja. Okay, dann gehen wir mal weiter und zu dem, ja, wahrscheinlich einzigen wirklich relevanten Segment des Abends. Triple H kam nämlich in den Ring und man hat schon gesehen, dass da halt etwas unter einem Tuch lag. Und da war es schon relativ klar, dass da ein gesprochen. Hat dann aber auch enthüllt, was unter besagtem Tuch halt dann drunter lag, und zwar die Crown Jewel Championship wurde es, glaube ich, genannt. Ein sehr großer Gürtel, ich glaube, laut Triple H mit ganz viel Karat Diamanten, glaube ich jetzt mal nicht daran, dass der wirklich so teuer vom Material ist, aber das ist ein anderes Thema. Und kurz darauf kam dann auch schon Gunther heraus, der dann auch schon gesagt hat, dass er ja dieses Jahr schon einmal in Saudi-Arabien gewonnen hat und dass sein Startschuss war für seine World Championship und dementsprechend dann ja auch jetzt in dem Match drinsteht, weil ich glaube, das habe ich halt gar nicht gesagt, es gibt halt einmal dann den Titel für die Männer, einmal für die Frauen und da werden halt die beiden jeweiligen World Champions drinstehen und der Gewinner bekommt halt dann diesen Gürtel. Gunther, das nehmen wir jetzt einmal kurz vorweg, hat ja auch als World Champion zu Crown Jewel gehen, da gegen Cody Rhodes antreten und hat gesagt, dass er halt dann auch da Interesse hat, diesen Titel zu bekommen. Hat dann aber auch, da ist es mir so ein bisschen schwarz vor Augen geworden, einen Goldberg angesprochen, der halt in der ersten Reihe sitzt. Und jetzt eben schon angesprochen, immer mal wieder wurden halt dann die Legenden aus früheren Zeiten thematisiert. Gunther, der ja auch vor ein paar Wochen schon zu Bret Hart ins Gesicht gesagt hat, dass Goldberg sein Lieblingswrestler war, hat jetzt gesagt, dass das nicht der Fall ist. Und hoffentlich ein besserer Vater mittlerweile ist, als er damals als Wrestler war. Goldberg ist daraufhin ein bisschen wütend geworden, springt über die Barrikade, geht in den Ring und die beiden werden halt dann von der Security getrennt. Dann kam halt noch Sami Zayn dazu. Die beiden prügeln sich und damit war auch dann das Segment erstmal rum. Da war jetzt sehr viel Inhaltliches drin. Wir können das ja mal versuchen, so ein bisschen aufzuteilen. Wir bleiben nämlich, glaube ich, dann erstmal bei dem Titel, bevor wir jetzt über Gunther und Goldberg sprechen. Zusätzlichen Titel, diese ganzen Saudi-Shows sind auch nicht meins. Hast du es anders wahrgenommen als ich, weil ich war von praktisch allem, was in diesen 10 Minuten passiert ist, wirklich nicht überzeugt. Also, was die Titel angeht, würde ich am liebsten gar kein Wort drüber verlieren. Das ist, wenn ich das mal jetzt so bösartig formulieren darf, random as fuck. Und alles, was Saudi angeht, würde ich am liebsten boykottieren. Wenn ich den Podcast nicht machen würde, würde ich es auch tun. aber wir müssen im Podcast eben drüber sprechen. Machen wir da natürlich auch, werden auch auf die politische Situation natürlich auch immer wieder mal hinweisen. Aber jetzt sich hier zwei Titel auszudenken und die mit Millionenwerten zu bestücken, was man der WWE genauso glauben darf wie deren offizielle Zuschauerzahl bei WrestleMania, das ist natürlich alles Humbug. Aber dann noch so einen Titel zu machen, der A, keinen interessiert und B, nur noch dazu da ist, um dieses Event bei den Saudis ein bisschen zu pushen, das würdige ich schlicht keines Wortes. Wir können aber, wenn du willst, über Goldberg sprechen. Das ist bei mir ungefähr ein Niveau, wo ich drüber den Spielball zugespielt hast. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast gesagt habe. Ich habe dabei das schlechteste Wrestling-Match, was ich jemals gesehen habe, war Undertaker gegen Goldberg 2020 in Saudi-Arabien. Da war alles furchtbar dran. Ja. Jetzt ist Gunther besser, als es der Undertaker zu dem Zeitpunkt war, ohne jede Frage. Ich erwarte trotzdem wrestlerisch gar nichts. Und wenn jetzt Goldberg Gunther diesen Titel abnimmt, also jetzt die World Heavyweight Championship, und damit Gunther genauso Kevin Owens oder so gemacht hat, dann drehe ich wirklich durch. Also, ich hatte die Hoffnung, nie wieder Goldberg in einem Ring zu sehen. Und ich habe in den letzten Monaten wirklich geglaubt, ich sehe ihn auch nicht mehr im Ring, nachdem er seine Abschiedstournee mit ein paar Matches gefühlt von niemandem angeboten bekommen hat. Und jetzt ist es komplett random aus dem Nichts wieder da. Ich will es wirklich aus keinem Blickwinkel möchte das Match irgendwie bekommen, aber ich glaube, wir bekommen es. Gunther Goldberg-Matches, die ich gesehen habe, würde ich ihn eher als Zero-Trick-Pony bezeichnen. Und da können mir jetzt gerne Leute widersprechen, aber mit der Meinung werde ich ins Grab gehen irgendwann. Goldberg war immer furchtbar und er wurde nur schlechter im Verlauf der Zeit und wenn der nochmal ein Sterne-Match hinbekommt, wäre ich schon wirklich überrascht. Deutliche Worte von Stefan. Ich kann sie nachvollziehen tatsächlich. Muss aber gestehen, Goldberg hatte mal ein ziemlich gutes Match in Saudi-Arabien. Ich glaube, das war gegen Brock. Nee, war das gegen Brock? Gegen wen war denn das? Müsst ihr nochmal nachgucken. Das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht. Ich muss mal verifizieren. Das ist doch gar nicht so lange her, Goldberg in Saudi-Arabien ein halbwegs brauchbares Match hatte. Ich weiß nur nicht, ob es gegen Roman sogar war, muss ich gucken. Gegen Roman oder gegen Brock, glaube ich, war es. Das war kurz und knackig und das war, ich glaube, ich habe sogar damals locker 3 Sterne gegeben. Das war gar nicht schlecht. Gut, aber kommen wir von Goldberg zu Goldberg sozusagen. Man muss ja davon ausgehen, dass das tatsächlich passieren kann, dass Goldberg jetzt gegen Gunther rangeht und Gunther die Championship abnimmt. Du hast schon gesagt, er hat das bei Kevin Owens gemacht. Er hat es ja auch beim Fiend gemacht. Das war ja auch putzig. Er hat ja, genau, 2022, er wird mir gerade im Chat rübergespielt, gegen Roman in Saudi-Arabien. Das war ein ganz gutes Match tatsächlich, genommen durch den Tisch von der Rampe, meine ich. Und ja, jetzt kann er ja sozusagen, wie soll ich sagen, nachdem er Kevin Owens den Titel genommen hat, nachdem er den Fiend besiegt hat, könnte er jetzt auch Gunther sozusagen beerdigen. Also ich will immer noch nicht glauben, dass das passiert. Also das wäre wirklich heftig. Ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass wir Goldberg in Saudi-Arabien sehen werden, weil die Saudis es einfach wollen. Und wer die Musik, was gespielt wird. Und wenn du Goldberg zurückbringst, dann für so etwas, weil man glaubt, dass das in Saudi-Arabien eben funktioniert. Aber ob du dann wirklich Gunther den Titel wegnimmst, für dieses eine Ding, weiß ich jetzt nicht. Kann man natürlich machen. Gunther kannst du natürlich auf diese Weise dann erfrischend auch erstmal wieder zurück zum Start schicken und alles nochmal neu machen lassen, nachdem er 50 Runden erstmal aussetzen muss, weil ihn das ordentlich schädigen dürfte. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht lässt man Gunther gegen Goldberg, was ich bei Raw irgendwie über die Bühne gehen und irgendwer was ich, Ludwig Kaiser greift ein und dann kriegen wir Goldberg gegen Kaiser oder so ein Schrott, keine Ahnung. Dass du irgendwie einfach nur Goldberg auf die Karte klatschen willst bei den Saudis, quasi egal, wer sein Gegner ist, ja. Denn so könntest du sozusagen, wie soll ich es beschreiben, so könntest du Gunther den Titel lassen und Goldberg trotzdem auf die Karte bringen. Das Dusseligste, was du machen könntest, aber ich traue es WWE tatsächlich zu, auch wenn Hunter jetzt das Ruder in die Hand genommen hat. Das Dusseligste, was du machen könntest, wäre tatsächlich, Goldberg den Titel von Gunther zu geben, um dann Goldberg gegen Cody zu stellen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat Cody auch Bock drauf. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, also es ist ja auch ein Match, das du vielleicht Mainstream-mäßig sogar groß bewerben und verkaufen kannst. Ich meine, Goldberg gegen Cody, das klingt schon so, dass du es auf irgendwie große Billboards raufpacken kannst und entsprechend bewerben kannst. Aber die Ausgangssituation ist ein bisschen komisch, zumal ich das Booking von Gunther zwar nicht mehr so doll finde, wie es mal war, aber ich finde immer noch, dass Gunther seine Rolle sehr, sehr gut spielt und kein wirklich schlechter World Champion ist. Wobei, und da wird mich Stefan jetzt gleich laut auslachen, lieber Cody gegen Goldberg sehen wollen als Cody gegen Gunther, obwohl Cody gegen Gunther die deutlich stärkere Paarung ist. Da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, ja, da will ich auch gar nicht diskutieren. Aber irgendwie ist in der Paarung Cody gegen Gunther derzeit für mich wirklich nicht viel Pep drin, weil dafür ist Gunther für mich, so komisch das jetzt klingt, so stark er ist, derzeit auch nicht interessant genug als das. Und das Match gibt es auch nicht her. Es interessiert einfach keinen, wer dieses Match gewinnt letzten Endes, weil es nur um die goldene Ananas mit 5 Millionen Karat-Diamanten bestückt sozusagen geht. Aber es geht ja um nichts darüber hinaus. Das ist ein Titel, den keiner braucht. Und wenn es dann schon nur um Schrott geht, dann kann ich auch ein Schrott-Match haben. Und Goldberg gegen Cody ist allein schon deswegen lustig, weil ich mal gucken will, was die beiden uns da so abliefern werden. Und deswegen kann ich da so einen gewissen Mehrwert rausziehen. Aber auch das geht eben nur vor dem Hintergrund, dass du Goldberg dich in jeder Hinsicht schlicht für falsch. Was ich aber nicht ausschließe, to make a long story short, dass wir Goldberg in Saudi-Arabien auf der Karte haben werden. Die Frage ist nur, wenn du nicht ihn gegen Cody stellst, gegen wen sonst? Und das können wir mal kurz durchspielen. Stefan, was meinst du? Und da stellen wir mal, WWE sieht es so wie wir und sagt, okay, Gunther den Titel nicht weg. Wollen aber gerne Goldberg auf der Karte haben. Wie willst du das machen? Boah, stell mir leichtere Fragen. Ja, dafür sind wir doch hier. Das ist eine wirklich gute Frage. Also das Problem deutlich wird, ist, in den letzten Jahren hat man einfach zu oft die großen Momente irgendwelchen Leuten gegeben, die eigentlich schon halb oft haben. Sei es Goldberg, sei es zum Teil auch Lesnar, sei es Rock, sei es Triple H, sei es Cena und so weiter. Abgesehen von Roman und Cody hat WWE gerade keinen Topstar. Dahinter ist noch eine Riege von Gunther, Punk, McIntyre, von mir aus Rollins oder Priest und alles darunter ist Midcard. Und Gunther gegen irgendwas aus der Midcard wäre schon ein sehr fünf genannten Herren, die da etwas drüber stehen. Kann ich mir erstmal Punk und McIntyre gerade noch nicht vorstellen, die fallen raus. Gunther wird gegen Cody antreten, die eliminieren sich gegenseitig. Und dann ist halt schon die Frage, da ist eigentlich noch ein Beast übrig, möglicherweise. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie man mir das erzählen möchte, wie das funktionieren soll. Und einen Rollins sehe ich da jetzt aktuell auch nicht. Also ich glaube, es wird eher eine Sache von Goldberg wird irgendwie auftreten an dem Abend, wird einmal kommen. Und wenn ich jetzt ins Fantasy-Booking reingehen darf, glaube ich, dass es halt dann Gunther gegen Cody und um Gunther zu schützen, dass er nicht ihn verliert, kommt dann Goldberg rein, irgendwie ein Rev-Bump, bekommt einen Spear und einen Jackhammer ab, dadurch verliert Gunther und du baust halt dann Gunther gegen Goldberg für Survivor Series oder was weiß ich wann, irgendwann im Verlauf des Jahres, vielleicht auch eine normale Raw-Ausgabe. Aber ich sehe Goldberg nicht bei Crown Jewel, weil die World Title gerade nicht da sind und das restliche Roster einfach niemanden hergibt. Also dafür hast du zu wenig Stars aktuell. Ja, hast du schon recht. Andererseits sage ich, wenn Goldberg zurückkommt, dann nur für Saudi-Arabien, weil ich glaube, da ist er eben der Go-To-Guy, also der Moneymaker in Anführungszeichen. Also da hat er noch einen Mehrwert. Bei der Series, für so ein One-and-Done-Match, weiß ich nicht, ob Goldberg da richtig eingesetzt ist. Allerdings wissen wir auch nicht, was Goldberg vorhat. Wir wissen auch nicht, was Hunter mit ihm vorhat. Deswegen glaube ich vom Gefühl eher, dass Goldberg nicht bei der Series, sondern bei den Saudis rumlungern wird. Und dann ist die Frage, wie machst du es? Entweder, es gibt nur zwei Optionen. Entweder du lässt ihn vorher den Titel von Gunther wegnehmen, was blöd wäre. Oder du musst eine andere Paarung aus dem Hub zaubern, was schwer wird. Und da ist immer noch so ein Gespenst, das über vielen Sachen schwebt. Das ist ziemlich ruhig geworden die letzten Monate. Das Letzte, was man aber gehört hat dazu von Hunter, war eher open-minded, was das angeht. Ich will auch durchaus nicht ausschließen, dass Brock da durch die Gegend hüpft, bei so als Special-Geschichte oder Surprise-Sache oder kurzfristig Announced-Geschichte, dass man dann irgendwie nochmal Brock gegen Goldberg hat, was für Goldberg auch nicht lustig werden wird, wenn Brock mal einen guten Tag hat. Das könnte ich mir noch so ein bisschen vorstellen. Weil wenn du Brock irgendwo einsetzt, dann bei den Saudis, ja auch wieder das Damoklesschwert der noch nicht entschiedenen rechtlichen Auseinandersetzung und welche Rolle hat Brock dabei gespielt und so weiter und so fort. Wir wollen das jetzt nicht wieder aufkochen. Das wird noch früh genug passieren. Deswegen ist da alles mit einem großen Fragezeichen und einem gewissen Restrisiko verbunden, sodass die Personalie Goldberg tatsächlich schwer vorauszusehen ist. Ich habe auch fast schon gedacht, dass es ein One-Night-Only-Auftritt von Goldberg bei Bad Blood gewesen sein könnte. Aber dafür ist dann im Nachgang zu viel Goldbergiges auch wieder im Gespräch gewesen. Sodass doch sehr viel dafür spricht, dass das Thema Goldberg wohl noch nicht vom Tisch ist. Aber interessant finde ich, dass man viel darüber spekulieren kann und nichts weiß. Und wenn man es positiv sagen will, deswegen gucken wir ja Wrestling. Was Besseres fällt mir jetzt auch. Du bist noch da, Stefan, oder? Ja, ich habe dich gerade am Ende nicht mehr gehört. Ach so, nee, ich habe nur entsetzt gesagt, dass mir auch nichts Besseres mehr einfällt als die Hoffnung oder den trüben Wrestling-Weisheitsspruch, wenn man nicht genau weiß, was los ist, muss man sich überraschen lassen. Okay, dann hatten wir einfach ein unglückliches Timing von einem kurzen Tonaussetzer und dann warst du fertig und dann dachte ich, halt, du steigst dann direkt nochmal ein, aber okay. Ah, okay. Nee, alles gut. An Brock habe ich persönlich gar nicht gedacht, der war in meinem Kopf schon irgendwie jenseits irgendwie fort, aber das kann man natürlich machen, das wäre natürlich das prädestinierteste Saudi-Match, was du denen geben kannst, ja. Mit einfach mal, es passiert nicht, ich hoffe, das war ein One-Night-Only-Ding, aber ich glaube auch nicht dran, also ich glaube, wir sehen Goldberg nochmal in den nächsten Wochen, aber vielleicht habe ich noch ein wenig Resthoffnung in mir, dass das der Fall ist. Das Letzte, was wir da noch jetzt direkt, glaube ich, anknüpfend zu sagen können, wäre halt jetzt der Main Event noch von Raw, weil da ist der gute Gunther dann ja direkt nochmal aufgetreten. Gegen Sami Zayn, also auch ein Match, was wir problemlos hätten auf der Pay-Per-View-Card hätten haben können. War ein wirklich gutes Match, auch vielleicht noch da kurz noch bei der Raw-Ausgabe dazu zu sagen, falls es noch nicht gefallen ist, das war jetzt ja wieder die erste zweistündige Ausgabe seit ganz vielen Jahren, haben wir für Rest des Jahres ja nur noch zweistündige Raw-Ausgaben. Da war es jetzt der Main-Event, hat trotzdem, also trotz der verkürzten Raw-Zeit, relativ viel Zeit bekommen, laut unserem Bericht knapp 17 Minuten. Und ich fand es wirklich gut, wirklich flott, also Gunther und Zayn gefallen mir beide im Ring relativ gut, war wartbar natürlich, dass Gunther jetzt hier den Titel verteidigt, bin aber auch mal gespannt, was dann da als nächstes kommt, also klar, wir haben jetzt schon über Goldberg gesprochen, aber halt auch da so ein bisschen langfristiger gedacht, weil, um das kurz mal vorwegzunehmen und dann gebe ich dir halt das Wort wieder zurück noch zu dem Match, ein Punkt, der mich grundsätzlich bei WWE ein bisschen stört dieses Jahr, ist, dass die Fäden um die World Title wahnsinnig kurz sind. Eben schon gesagt, es fehlt an Topstars und dann hat man gefühlt immer, der World Champion kommt gerade aus einer Fehde, bekommt einen nächsten Gegner, das ganze Ding geht 4 Wochen, der World Champion verteidigt, nächster Gegner für die nächsten 4 Wochen. Und das war gefühlt bei Cody gegen Styles, Cody gegen Logan Paul, zwischenzeitlich Cody gegen Solo Sikoa, das war bei Gunther gegen Orton, jetzt gegen Zayn. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch ein anderer Gegner dazwischen war. Ich glaube, Gunther gegen, wenn es denn so kommt, Goldberg, dürfte auch nicht länger werden als ein einzelnes Match, was in ein paar Wochen erzählt wird. Das Match war an sich gut, aber ein Grund, warum ich auch finde, hast du ja gerade schon gesagt, dass ein Gunther nicht mehr so heiß ist, ist, dass ihm so ein bisschen die Gegner fehlen. Und auch ein Grund, warum Codys Regentschaft für mich nicht so richtig überzeugend ist, ist, dass Cody einfach so ein bisschen die Gegner fehlen. Also Cody ist der größte Star der Company aktuell. Mega Reaktion, mega Shirt-Verkäufe, darüber müssen wir nicht reden. Die Regentschaft an sich finde ich relativ dünn, weil ihm einfach, ja, mehrfach gerade schon gesagt, die Gegner fehlen. Jetzt überlasse ich dir wieder das Wort zum Match oder falls du noch was zu dem mir gerade Gesagten noch sagen möchtest. Nee, stimme ich dir tatsächlich eigentlich in jeder Hinsicht zu. Ich hätte auch jetzt rückblickend Zayn gegen Gunther doch deutlich eher bei Bad Blood gesehen als Bayley gegen Nia oder auch Balor gegen Priest. Auch was Matchqualität angeht tatsächlich, auch was die Vorfeld-Storyline angeht. Das war jetzt natürlich nicht mega toll erzählt, aber die haben ja zumindest eine Geschichte, ja, durch WrestleMania und so weiter. Das wäre von der Qualität her sicherlich das bessere Match gewesen. Die Regentschaft von Cody bin ich auch bei dir. Allerdings muss ich hier mal eine Lanze für Cody brechen. Seine Regentschaft ist nicht so schillernd, wie die von Roman es war. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber sie ist für mich deutlich schillernder als die von Gunther beispielsweise. Einfach mit einem viel größeren Momentum kommt, mit einem viel größeren Star-Appeal. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Wenn wir jetzt mal Roman rausnehmen, der ja so mal da, mal nicht da ist, dann ist Cody mit Abstand der größte Star, den WWE hat, den sie auch lange Zeit hatten, muss man sagen. Die Frage natürlich, inwiefern ist das WWE-Booking oder inwiefern ist es eine selbst sich schreibende Geschichte, weil es der verlorene Sohn, der von AEW zurückgekommen ist und dann die Wende eingeleitet hat, bla bla bla. Die Geschichte kennen wir alle. Da hat WWE jetzt auch nicht so viel groß dazu beigetragen, aber immerhin haben sie es auch nicht kaputt gemacht. Das ist ja auch schon viel mehr wert, als man suffisant da jetzt interpretieren möchte. Deswegen finde ich Codys Regentschaft in der Tat auch nicht so stark wie die von Roman, aber ich finde sie immer noch sehr, sehr gut, ne? weil da eben Star-Appeal hintersteckt und das ist immer wichtig und wie du richtig sagst, das geht WWE so ein bisschen ab. Auch Gunther, der einer der besten Worker ist, die man derzeit, glaube ich, bei WWE hat, auch was Charisma angeht. Über seine Matchführung scheiden sich die Geister. Für mich gibt es da nichts zu diskutieren. Ich finde Gunther-Matches immer richtig, richtig stark, weil sie stiff sind. Aber ich kann auch verstehen, wenn manche das anders sehen. Ich sehe es, aber für mich gibt es da nichts zu diskutieren. Aber auch ein Gunther kann da nicht anstinken, nicht annähernd in Bezug auf Cody. Und wenn Cody nicht da wäre und Roman eine Auszeit hat, dann wird es schon ziemlich dunkel, was Star-Appeal angeht. Und da kann WWE echt froh sein, dass sie da jetzt mit Cody so einen dominanten Champion haben. Das auf jeden Fall, also wo du gerade gesagt hast, wenn Roman mal nicht da ist, ich habe gerade nur im Kopf nur ein bisschen ausgemalt, wenn Cody sich jetzt einen Kreuzbandriss holen sollte und 6 bis 9 Monate ausfällt, dann werden wahrscheinlich schon einige Pay-Per-Views ein bisschen schwierig zu booken, ja, weil dir da einfach dann alles an Star-Power fehlt. Aber gehen wir dann mal bei Bad Blood weiter. Ein bisschen haben wir ja noch. Ich glaube, das Segment mit der Party im Backstage-Bereich und Chelsea Green, das skippen wir jetzt einfach mal für die anderen Matches. Oh ja, bitte. Okay, dann sind wir beim vierten Match. Dominic Mysterio hängt in einem Shark Cage-Match. Rhea Ripley gewinnt das Ding, aber nur durch Disqualifikation und ist dementsprechend nicht neue Women's World Championess. Gegen Ende des Matches ist relativ viel passiert, auch was halt natürlich das Matchende eingeläutet hat. Irgendwie, und das wurde glaube ich noch nicht aufgeklärt, ist Dominic Mysterio aus diesem Käfig raus und ist dann da auch halb rausgefallen, hing praktisch nur noch an der Fessel, für den Ringrichter, darf ich mal kurz unbestimmte Zeit rausgehen und wie auf eine Piñata einprügeln. Ringrichter sagt, jo klar, gar kein Problem, mach was du willst. Dementsprechend nimmt sich dann Rhea Ripley einen Iglo-Stick, haut drauf, wird dann aber von einer wiederkehrenden Raquel Rodriguez attackiert. Damit haben wir halt dann die Disqualifikation. Das verlagert sie noch zurück im Ring. Witzigerweise legt eine Raquel Rodriguez dann nochmal Liv Morgan halt auf Rhea Ripley drauf, als wird es jetzt Punkt. Und damit hat man sich praktisch aus der schwierigen Booking-Situation befreit, dass man irgendwie keinen der beiden verlieren möchte. Verlieren lassen möchte. Trifft es, glaube ich, besser. Ja, das Finish hatte jetzt sehr viel drin, sehr viel Komisches auch. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen kritischer sehe als du. Raquel Rodriguez ist jetzt zurück. Natürlich jetzt erstmal dich die Frage, wie fandest du das Match? Und andere Frage, wie geht man da jetzt weiter? Also zum Match sage ich dann gleich mal was, aber erstmal, wie geht man da weiter vor, weiß ich nicht, aber ich finde, man hat es eigentlich ganz solide gelöst, dass man jetzt Raquel Rodriguez auch noch Liv Morgan und Dominik an die Seite stellt, weil Raquel Rodriguez war, als sie da war, im gewissen Sinne over, ohne mega over zu sein. WWE hat was in ihr gesehen, auch um den mexikanischen Markt so ein bisschen auch zu bedienen. Ist alles gut, wenn du sie jetzt zu Dominik und Liv packst, denn Liv alleine gegen Rhea ist so eine Sache. Ich würde trotzdem ganz gerne auch schon zum Match und zum anderen überleiten, weil da passt die Personalie Rodriguez eigentlich ganz gut rein. Denn Chris und ich haben uns ja vor dem Match überlegt, was gibt es da jetzt zu erwarten? Und ich war so ein bisschen optimistisch, dass Liv und Rhea vielleicht könnten und dass Liv vielleicht da jetzt ein bisschen Rhea ebenbürtig sein könnte im Ring. Und Chris war da eher skeptisch. Und ich muss jetzt sagen, Chris hat tatsächlich recht behalten, rückblickend. Liv Morgan, die ist wirklich bemüht im Ring. Und hat auch, finde ich, in den letzten Monaten, da wiederhole ich mich jetzt auch, durchaus an Profil und Standing auch gewonnen. Aber im Ring ist es zwar auch besser geworden, aber es ist immer noch ein Tick zu sloppy. Es ist immer noch, also gerade gegen Rhea, die ja auch nochmal jetzt ein paar Köpfe größer ist als sie und dann Steelwork, da sieht man, finde ich, dann doch, dass da noch ein bisschen was zwischen liegt und ich glaube, das wird auch nicht mehr aufgeholt werden, zumal ich glaube, Liv Morgan und Rhea sind, ich glaube, Liv Morgan ist sogar, muss ich mal prüfen, ich glaube, Liv Morgan ist sogar älter als Rhea, das prüfe ich mal, ich glaube, Liv Morgan ist Ende 20, glaube ich, und also, Liv Morgan ist 30 und ich glaube, Rhea ist noch nicht mal 30, kleinen Moment. Ich glaube auch. Rhea ist 27, das heißt, Rhea ist sogar jünger, 3 Jahre jünger als Liv Morgan, so, das heißt, Liv wird das nicht mehr aufholen im Zweifel, was Rhea ihr wrestlerisch voraus hat. Und das wurde hier, finde ich, tatsächlich deutlich. Liv hat eine starke Rolle, die ist eher außerhalb des Rings und im Ring ist sie so, wenn sie so geragdollt wird, wenn sie so durch die Gegend geschleudert wird, da sieht man auch so ein schönes Thumbnail hier bei uns im Board, wo Rhea ihr einen schönen Kick gibt und sie fliegt dann da durch die Gegend wie so eine Stuntwoman sozusagen. Aber das Match hat mir nicht so richtig zugesagt, trotz aller Mühe, die Liv Morgan da an den Tag gelegt hat. Es war auch nicht schlecht, bitte nicht falsch verstehen, aber es hat mich nicht gekickt und ich habe eigentlich immer nur gewartet, wie es da jetzt weitergeht. Man hat auch nicht von ungefähr Dominik da in den Käfig gibt. Und man hat auch nicht von ungefähr diesen hochgradig bescheuerten Spot gemacht, wo keiner weiß, warum die Tür überhaupt auf einmal auf war, wie sich Dominik da an irgendeiner Kette festgehadert haben soll und dann da wie in der Luft rumhängt und da, wie man das dann eben so bei lustigen Gesellschaftsspielen macht, mit einem Stock auf ihn raufprügelt. Leider fielen aus ihm keine Süßigkeiten raus, das hat dann leider nicht geklappt. Aber dieser Spot, so bescheuert der war und so sinnlos auch, ich habe ihn tatsächlich gekauft. Ich dachte, meine Güte, was purzelt der denn da jetzt raus? Und stell dir mal vor, dass die Kette hält nicht. Dann kannst du dich aber auch verabschieden sozusagen. Also das war schon ein Spot, wo ein gewisses Risiko dabei ist. Und das gebe ich Dominik auch. Aber musste man das machen, um von einem bestenfalls soliden Match so ein bisschen abzulenken. Und ich bleibe auch dabei, ich habe es vor Wochen gesagt, ich sage es jetzt auch wieder, Rhea's Booking gefällt mir vorne und hinten nicht. Das ist schwierig. Also wenn Rhea zum Referee sagt, ja, I got personal business to do oder unfinished personal business, ich weiß nicht, was ihre genaue Wortwahl da war, und der Ref sagt, ach ja, was soll der Geiz, viel Spaß dabei, ich guck mal weg. Kein Teil des Matches, ja, Rhea kann doch machen, was sie will. Zweitens, Badass, Tweener, Heel, was auch immer, schnack doch nicht mit dem Referee und redet mit dem Referee so, ich muss da jetzt übrigens böse Sachen machen, ja, und auch so, dass wir das alle bitte auch noch hören. Das finde ich einfach, das passt nicht zu Rhea. Und jetzt muss Rhea wieder mal, wie schon einmal sie es erfolgreich gemacht hat, muss jetzt gegen, für mich zumindest, fragwürdiges Booking ankämpfen. Und WWE hat eben Probleme, Faces zu booken. Das funktioniert nicht immer so gut. Bei Cody funktioniert es, bei Rhea Gott sei Dank noch auch. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo manche sagen werden, puh, das ist dann doch ein bisschen zu, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie siehst du es denn mit dem Booking um Rhea erstmal in diesem Match und auch in den letzten Wochen? Grundsätzlich bin ich Riesenfan von ihr. Ist, glaube ich, ungefähr das Problem jetzt aber auch drin, und da bin ich dann bei dir, dass es schwierig ist, dass du auch hier wieder eine Storyline hast von einem viel zu gut dargestellten Face und einem Heel, der selbst, glaube ich, nicht genau weiß, wie die Situation geendet wäre. Und da ist es, glaube ich, für ein Face auch ein bisschen schwierig, overzukommen, wenn du halt gefühlt in jedes Match, in das du reingehst, der absolute Top-Favorit bist, ähnlich jetzt wie beispielsweise in Priest gegen Baylor, und diese Matches auch noch relativ problemlos alle gewinnst. Und ich glaube, das lässt jetzt auch eine Rhea Ripley gerade so ein bisschen langweilig wirken. Und auch da weiß ich jetzt auch nicht, wie man das in den nächsten Wochen besser darstellen möchte, weil sie ist gerade für mich ein bisschen zu lieber beim Ringrichter mal nachfragen, ob man mal kurz rausgehen darf und halt dann mit dem Candlestick drauf einprügeln. Das ist wenig Badass, das ist halt sehr pacig, aber wird halt trotzdem bejubelt, weil Dominic Mysterio der halt Heel in dem Fall ist. Wenn man das aber ein bisschen in die Zukunft plant und sie dann vielleicht mal gegen Raquel Rodriguez gewinnen wird und dann irgendwann früher oder später wahrscheinlich dann wieder das Match gegen Liv Morgan da sein wird, dann hast du, glaube ich, das gleiche Booking-Problem, weil ein Face ist halt nicht cool, wenn er halt gegen den Außenseiter. Ich glaube, das ist auch häufig, wie gesagt, einfach das Problem von WWE-Faces, dass sie halt einfach so gut dargestellt werden, dass wenn sie halt einmal diesen Berg erklommen haben, sei es jetzt eine Bayley an WrestleMania, sei es für mich persönlich Cody Rhodes in den letzten Monaten, oder jetzt auch eine Rhea Ripley, jetzt Damian Priest. Wenn der Superheld, um es mal mit einem anderen Wortlaut zu sagen, halt sofort immer alles gewinnt, ist halt auch der Marvel-Film langweilig. Also wenn der Superheld da nach 20 Minuten den Bösewicht besiegt, ja, ist halt doof. Und hier ist halt ein ähnliches Problem, wenn halt der Superheld in jedes Match reingeht, der Top-Favorit ist und zu 99% all diese Matches dann gewinnt, es sei denn, wie in dem Fall gibt es eine Disqualifikation, ist halt der Face meiner Meinung nach häufig nicht cool. Sie bekommt, glaube ich, immer noch ganz gute Reaktionen, ist immer noch over, und vielleicht ist das Problem halt ähnlich wie bei einem Cody Rhodes sehr Natur, und Rhea Ripley ist immer noch wahnsinnig beliebt bei den meisten Fans. Ich finde es halt einfach schwierig, weil ich weiß gerade nicht, was ich an ihr als Face noch groß abgewinnen soll, weil sie jetzt einfach der dominante Star der Division ist. Und nur gerade kein Champion ist, weil halt sie durch eine Disqualifikation betrogen wurde, im Kayfabe gesagt und außerhalb des Kayfabes, weil man halt irgendwie das Problem hatte, Liv Morgan diesen Titel jetzt hier nicht abzunehmen, weil ich glaube, keiner hätte es geglaubt, wenn Liv Morgan dieses Match clean gewinnt und wenn Dominic Mysterio halt in dem Möglichkeit, Liv Morgan gewinnen zu lassen, außer bei einer externen Person. Und ja, diesen letzten Strohhalm haben sie halt jetzt gegriffen. Ja, bin ich bei dir. Also vielleicht ist das Problem, also generell, wie du sagtest, WWE-Faces werden A, dann zu Saubermann-mäßig gebuckt und B, auch dann gleich zu stark, sodass du sie C, nur mit illegalen Mitteln besiegen kannst. Und das Zweite vielleicht, Rhea ist vielleicht jetzt too big for her gimmick, wenn man das so bescheuert sagen kann. Ja, also sie war wirklich groß, als sie da in dieser heeligen Situation mit Dominik da rumgetüdelt hat und ihn dann zum Mann gemacht hat, wie sie gesagt hat und so weiter und so fort. Komischerweise, bei WWE, um mal wieder so ein blödes amerikanisches Sprichwort dazu droppen, das Booking wird immer dann schwächer, wenn sie da, sag ich mal, groß geworden sind und dann eben the hunt is better than the kill. Rhea und Dominik, ich bleib dabei, die haben sich selbst ein Stück weit so weit overgebracht. Dass der Judgment Day so groß wird, hätte man, glaube ich, von WWE-Seite gar nicht unbedingt so vorhergesehen. Aber da war eben Rhea in ihrem Element und dieses Außenseiter, dieses so ein bisschen rotzig, freche und bösewichtig und zwielichtige, das scheinen die WWE-Fans einfach toll zu finden, wenn du das Charisma mitbringst und dann gehst du auch over und dann musst du irgendwann umswitchen, warum auch immer, auf so ein Face-Mode und dann geht viel tatsächlich verloren. Also da könnte ich jetzt Millionen Beispiele bringen, wo das eben so gelaufen ist, wo man es geändert hat und danach war irgendwie so ein bisschen der Stecker raus. Und bei New Day für mich tatsächlich, auch wenn sie mit ihrer Art und Weise immer over geblieben sind ein Stück weit. Aber eben jetzt auch hier bei Rhea ist das so. Und da gibt es, die Liste ist lang und länger sozusagen. Aber egal, das ist jetzt ein Sonderthema und viele Fans werden es auch, glaube ich, anders sehen, weil Rhea ist immer noch over und sie ist auch zu Recht over, muss man sagen, weil sie einfach großartig ist. Genau wie Stefan bin ich auch ein Riesenfan von ihr, weil das ist so Real Wrestling, finde ich, bei ihr. Also die lebt das tatsächlich alles rüber. Und deswegen, ja, so ähnlich wie bei Bayley, die ich auch in so eine ähnliche Kategorie stecken würde, die lebt das ja auch. Tut es mir bei den beiden so ein bisschen weh, wenngleich Rhea ja immerhin noch ein Gimmick hat. Ja, Bayley hat ja nicht mal das im Moment. Und deswegen kann man bei Rhea, glaube ich, noch einigermaßen beruhigt sein, wenngleich ich da doch auch Anlass zur von mir dargestellten Kritik gesehen habe. Okay, dann können wir auch, dass es jetzt kein 2-Stunden-Ding wird, glaube ich, gehen wir mal besser zum Main-Event, weil jo, da haben wir auch noch einiges zu erzählen. Ist ja auch nicht wenig passiert, vor allem nach dem Match. Also, 5. Match des Abends, Tag Team Match, Cody Rhodes und Roman Reigns gewinnen gegen die Bloodline. Auch hier, vollkommen wie zu erwarten, kamen halt dann noch die Eingriffe, Tama Tonga und Tonga Loa, hat aber auch nicht so viel geholfen, vor allem, weil dann auch ein weiteres Comeback da war, nämlich Jimmy Uso, der dann die restliche Bloodline ausgeschaltet hat, sodass halt dann Roman Reigns ja durch den Spear gegen Solo Sikoa gewinnen konnte. Sagt, ich weiß gar nicht, ob ich es irgendwann schon mal gesagt hatte, Bad Blood hatte ich sogar live gesehen, weil wir halt mit ein paar Leuten aus dem Team halt dann beim World Tag Team Festival der WXW halt dann da waren und dann uns abends gedacht haben, komm, nehmen wir noch mit, schauen wir abends live. Das heißt, wir waren noch zu 5, zu 6, zu 7 halt dann bei dem Match dabei und haben einfach mal aus Jux gemessen, wie lange Cody Rhodes und Roman Reigns für ihren Einzug brauchen. Sind ja nicht ganz so schnell, was das angeht, und da waren sie bei über 9 Minuten zusammen. Also auch nochmal ein Punkt von dieser Pay-Per-View hatte keine 2 Stunden Wrestling, ging aber 3,5 Stunden. Das Match war lang, 25 Minuten. Für mich war es vor allem ein sehr langer Einstieg in dieses Match. Gefühlt gab es in den ersten 5 Minuten keinen wirklichen Move, keine wirkliche Aktion. Da haben sich großteils eigentlich nur Rhodes und Reigns von den Fans feiern lassen. Viel mehr war es irgendwie nicht. Dann wurde es aber besser. Und ab dem Punkt gebe ich jetzt erstmal wieder an dich ab, bevor ich jetzt alles dazu zusage. Ja, vielen Dank. Also, du hast es eigentlich schon gesagt. Es waren laut Bericht 25 Minuten 49 Sekunden, die Entrances nicht eingerechnet. Das war 5 bis 7 Minuten, war es mir zu lang. Aber ich fand es gut. Ich fand es wirklich gut. Also für ein Big-Time-Feeling tatsächlich Cody und Roman immer noch verbreiten. Und auch wenn es ein bisschen lame wirkte, jetzt die beiden Topstars mal in ein Tag-Team zu stecken. Das haben wir mit den Megapowers damals ja mit Hulk Hogan und dem Macho Man. Es gibt unendlich viele Beispiele. Ja, Hulk Hogan und der Warrior. Also da gibt es diverse Tag-Team-Varianten, die man mal probiert hat. So ausgelutscht und langweilig das auch sein mag, es hat funktioniert bei mir tatsächlich. Ich habe es gefühlt. Cody fühle ich ja sowieso schon mal gar nicht, aber Roman habe ich gefühlt, endlich mal wieder. Also das erste Mal seit seinem Comeback, dass ich bei Roman was gefühlt habe. Ich war wirklich begeistert, wie lean, wie fit er war. Ich weiß nicht, ob er jemals, es ist zwar so ein Standardspruch von WWE, er sah niemals besser aus, aber hier passt es tatsächlich. War unglaublich fit, unglaublich durchtrainiert. Skinny ist bei Roman immer das falsche Wort, aber wirklich sehr, sehr lean und sehr, sehr ratig, würde ich sagen, stand ihm richtig gut. Und es fühlte sich endlich wieder tatsächlich gut an, auch durch das Intro wirkte das Theme für mich auch wieder irgendwie besser durch Untermalung, auch mit dem Orchester da, das war ja wirklich Big Time. Ja, und das Match war dann nachher, nach diesen ersten fünf, sieben Minuten, die wirklich ein bisschen zu lang waren, wurde es tatsächlich immer für mich, das hast du ja auch schon angedeutet, von Minute zu Minute besser. War ein gutes Wrestling-Match. Klar, lebte dann auch mal so ein bisschen von den Hot Tags. Klar, da kommen dann auch die Eingriffe. Für mich auch eine großartige Rolle gespielt, Jacob Fatu. Ich finde, da stimmte wieder alles bei ihm. Also, der Junge ist wirklich, wirklich gut. Zumindest wie WWE ihn jetzt einsetzt, kommen für mich seine Skills aber mal sowas von sehr gut zur Geltung. Und auch Solo, finde ich, ist hier nicht komplett untergegangen, obwohl doch deutlich im Schatten von Jacob für mich zumindest stehend. Und deswegen, wenn ich jetzt erstmal nur das Match mir angucke, unabhängig von dem, was später war, fand ich es wirklich gut. Das war ein würdiger Main Event, hat mir als Match, wie gesagt, als solches gut gefallen. Ich fand es auch völlig okay, miteinander umgegangen sind, so diese Respektzollung, aber da ist noch unfinished business und so. Ich fand es auch völlig okay, wie man Jimmy zurückgebracht hat. Ist doch gut, dass er auch mal so einen Moment in der Sonne jetzt kriegt. Du machst schon so ein bisschen natürlich mehr oder weniger konkret, bringst du die Series ins Spiel, wo es ja dann auch wohl jetzt relativ konkret heißt, Bloodline 1 gegen Bloodline 2. Finde ich cool. Und tja, dann kam ja das, was The Rock betrifft. Aber erstmal will ich ja deine Sicht zum Match jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Also ich muss auch sagen, dass das Match zu lang war. Also ich hätte es nicht 25 Minuten gebraucht, vor allem weil, wie eben schon gesagt, in den ersten 5 Minuten waren gefühlt keine 3 Aktionen drin. Trotzdem war es gut. Trotzdem sehe ich das Time-Feeling drin und allein wenn Cody Rhodes und Roman Reigns zusammen im Ring drin stehen, dann schaue ich halt ein bisschen genauer hin als bei anderen Leuten. Jacob Fatu hat es auch wirklich stark gemacht. Ja, Solo Sikoa, solide hätte ich mal gesagt. Es war natürlich klar, dieses Match endet erst, wenn es halt diese Eingriffe halt von den anderen beiden gab. Rein in Ring fand ich es aber gut. Und es hat auf jeden Fall auch davon profitiert, dass es halt einfach dieses Big-Time-Feeling da war. Wo ich jetzt gerade die Meltzer oder generell die Star-Ratings anspreche, weiß ich gar nicht, ob wir das bei Morgan und Ripley auch gemacht haben oder ob wir es da eben vergessen haben. Haben wir vergessen, aber können wir ja nachreichen. Wir machen erst kurz noch das Match fertig, danach können wir nochmal zu den beiden Damen gehen. Wie gesagt, ich fand's gut. Ich fand, es war auch vor allem dadurch, was danach passiert ist, der richtige Main Event, weil das, glaube ich, das hättest du nicht anders selbst bei. Glaube ich, wäre sogar bei den 4 Sternen bei, einfach weil es sich einfach sehr groß, sehr relevant angefühlt hat. Aber ich glaube sogar, dadurch, dass Dave Meltzer Fan von diesem langsamen Aufbau in dem Match ist und es immer größer werden lassen mit den Hot Tags und so weiter, und das hat in dem Match nun mal sehr gut gestimmt, dagegen kann man ja gar nicht sagen, glaube ich sogar, dass ein Meltzer bei locker 4,5 ist. Bin ich tatsächlich größtenteils auch bei dir. Ich gebe dem Match glatte 4. Das war eine richtig, richtig runde Sache für mich, auch aus den von dir genannten Gründen. Meltzer tippe ich auf 4,25 bis 4,5. Bei den Damen bin ich bei 2,75. Meltzer wird 3 geben, glaube ich. Da Ach, hat das Melzer ein bisschen positiver gesehen wieder. Da bin ich bei 3,5 bei Melzer. Ich habe immer das Gefühl, dass es, was WWE angeht, ich mal ein bisschen kritischer bin als Melzer. Deswegen muss ich ja mal, muss ich mal einen halben Stern draufrechnen im Vergleich hier. Dann kommen wir noch zu dem wahrscheinlich wichtigsten, größten Segment des Abends. Und das ist das, was nach dem Main Event passiert ist. Roman Reigns und Jimmy Uso haben erst gefeiert, haben den Ring verlassen. Cody Rhodes wird von den anderen angegriffen. Vier Leute der neuen Bloodline waren ja noch da, die ihn hätten angreifen können, haben sie natürlich auch gemacht. Jimmy Uso hat dann versucht, Roman Reigns zu überreden, zu helfen, zurück in den Ring zu kommen. Roman Reigns wirkte erst so, als wenn er safe von Reigns und Jimmy Uso. Die beiden, ja, feiern im Ring, kann man kaum sagen. Roman Reigns hat erst halt dann den Titel gesehen, also die WWE Championship, und wirkte von dem Ganzen sehr angetan, hat aber trotzdem dann den Titel Cody Rhodes gegeben, und dann haben wir die Musik gehört, die wahrscheinlich so ikonisch ist wie kaum eine andere aktuell im gesamten Roster. The Rock kommt auf die Rampe, bleibt aber nicht allzu lange, zählt von 3 wieder runter, dann geht nochmal ein zweites Mal seine Musik los und das war es dann auch schon wieder. Ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass wir The Rock bei Bad Blood sehen, weil ich einfach dafür dachte, dafür ist es zu viel B-Pay-Per-View, dass wir da einen Rock-Auftritt bekommen. Von daher überrascht, sogar auch positiv überrascht, dass wir ihn jetzt schon bekommen haben. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, die Frage aller Fragen, so heißt es, auf der Seite der neuen Bloodline oder der alten? Weil ich glaube, das ist das Spannendste der nächsten Wochen. Glaube ich auch. Die Frage ist tatsächlich nur, wie viel muss man da jetzt in diesen Auftritt reininterpretieren? Wir haben ja im Vorfeld, haben Chris und ich auch geunkt, ja, eigentlich müsste Dwayne Johnson jetzt langsam mal kommen, aber ein B-Pay-Per-View ist vielleicht dann doch nicht die richtige Bühne. Sie war es dann tatsächlich doch. Die Frage ist, warum? Und ich glaube, es wird eine Koinzidenz gewesen sein. Ich glaube, er war einfach zufällig gerade da. Hat er ja auch vorher schon angekündigt, er wird in der Stadt sein und er wird also auch andere Gründe gehabt haben, müsste man jetzt mal verifizieren, ich weiß es nicht, er wird vielleicht auch andere Gründe gehabt haben, businessmäßig, warum er in Town sozusagen war. Und bei WWE gilt, wenn Dwayne Johnson in Town ist, dann wollen wir ihn doch auch mal einbauen. So, das heißt, es passte A, glaube ich, von den Umständen ganz gut, aber B wird es natürlich, glaube ich, dann auch wieder schon einen gewissen Mehrwert oder die kommenden Shows haben. Interessant, du hast gesagt, er hat von 3 runtergezählt. Ich meine, er hat auf 3 hochgezählt. Er hat, glaube ich, 1, 2, 3 gemacht. Also nicht so ein Cover. Und die Frage ist natürlich, das kann ja wichtig sein, ob du von 3 runterzählst oder von bis zu 3 hin. Keine Ahnung, vielleicht muss es auch überhaupt gar nichts bedeuten. Ich weiß es nicht. Ob das jetzt so ein Cover-Andeutung gewesen sein soll oder irgendwas anderes. Er hat ja auch noch eine zweite Geste gemacht. Das war so eine Art, ja, so eine wegwerfende Geste, wo er dann so von seinem Hals so die Hand weggeschwungen hat, was immer das bedeuten soll. Also eigentlich, wenn du die Bloodline-Story jetzt wieder auf die Bloodline konzentrieren willst und wenn du Roman von Cody weg haben willst, was ich für schlau hielte. Und wenn du Cody gegen Dwayne Johnson bei WrestleMania haben willst, dann musst du eigentlich Dwayne Johnson zur neuen Bloodline stellen, um dann die alte Bloodline zu zerstören. Damit du, ja, zu zerstören, also zumindest overgehen zu lassen gegenüber die alte Bloodline, damit du auf diese Weise Cody gegen Dwayne Johnson bei WrestleMania hinbekommst. Noch ziemlich voll bei der neuen Blatt, ja schon 4. Und wenn jetzt Dwayne Johnson dahin geht, dann sind es 5. Was natürlich sein kann, dass Dwayne Johnson sagt, also Solo, was du da gemacht hast, war mal der letzte Dreck. Du fliegst jetzt raus und ich übernehme die zweite Bloodline. Was ich zu Tode betrübt bei Roman angekrochen, was auch kein Mensch glaubt eigentlich, dass das authentisch wäre. Aber sonst kriegst du ja ein 4 gegen 4 letzten Endes kaum hin. Oder du lässt Solo bei der neuen Bloodline, muss dann natürlich Jey Uso noch zu Roman zurückbringen und zwei andere noch dazu. Und wer soll das sein? Ja, Sami Zayn kriegt man vielleicht noch hin. Aber wer sonst? Cody? Keine Ahnung. Ja, also vielleicht noch, warum nicht auch Cody? Keine Ahnung. Hat er bei der Survivor Series auch ein Match? Also groß wär's, wenn du. Aber das ist jetzt wirklich Fantasy-Booking auf kleinster Flamme, muss man sagen. Ne? Dwayne Johnson, Solo, Jacob und die Gorillas of Destiny, wie ich sie aus Prinzip immer noch nenne, gegen Roman, Cody, Sami Zayn und die Usos. Das ist wirklich jetzt also ein bunt gemischter Haufen. Ob das so kommt, keine Ahnung. Aber eigentlich kann ich mir, ja, oder du packst Roman zurück an die Seite von Cody. Entschuldigung, du packst, was rede ich denn? Du packst The Rock an die Seite von Roman in die alte Bloodline und lässt es dann aber implodieren bei der Series. Kann ja auch sein, dass das die Wegwerfgeste von Dwayne Johnson bedeuten soll. Also was hier mit der Bloodline passiert, ist eine Riesenfrechheit. Ich muss die Dinge gerade rücken. Ja, Roman war der Tribal Chief und er soll es auch wieder werden. Ich werde jetzt mal die E-Loser Bloodline 2.0 einordnen und dass er dann vielleicht gegen Roman turnt, was ich, bei der Series. Also da ist viel möglich, aber ich glaube, egal was du machst, ich habe das Gefühl, es wird auf jeden Fall irgendwie interessant, weil das letzte Comeback von Rocky fand ich, also ich fand es wirklich großartig, auch wenn er sich selbst beweihräuchert hat in der Doku, aber es war ja auch wirklich gut, was er da über weite Strecken vor der Kamera abgeliefert hat, sogar richtig gut. Deswegen habe ich jetzt mal ein paar Kristallkugeloptionen versucht aufzutun, die wirklich an den Haaren herbeigezogen sind. Die können genauso Realität werden, wie sie ad absurdum geführt werden können. Aber ich glaube, egal was du machst, wenn du Rocky ein Mikro gibst und einen halbwegs Plan, wo er hin will, den er sich sowieso selbst vorher mit ausdenken wird, dann wird das schon cool werden, glaube ich. Was glaubst du denn, wie es weitergehen könnte? Wirklich eine gute Frage erneut. Also erstmal, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, tut es natürlich vollkommen recht, erzählt auf 3 und nicht von 3 runter. Die große Frage wird da, glaube ich, die Series sein in jedem Fall. Also wir werden da mit Sicherheit wieder ein Wargames-Match bekommen. Da ist halt die Frage 4 gegen 4 oder 5 gegen 5. Und die nächste große Frage, wird Rock Teil dieses Matches sein oder halt nur so ein bisschen, ja, nebenher agieren um dieses Match herum. Wenn er nicht Teil dieses Matches wird, dann werden wir mit ziemlicher Sicherheit einfach nur ein 4 gegen 4 bekommen, also neue Bloodline gegen Roman, Jimmy, wahrscheinlich Sami Zayn, und dann ist halt die Frage, ob du noch einen Cody da reinbekommst oder halt dann einfach noch Jey Uso nimmst, aber das wird zumindest vom Roster nicht aufgehen, weil Jey Uso bei Raw ist. Und dann könnte man da ein 4 gegen 4 machen und während des Matches dann den großen Turn von The Rock gegen Roman bringen. Ja, dann müsstest du natürlich erstmal Rock gegen Roman durchziehen, mal zumindest bis zum Rumble oder ähnliches. Alternative ist natürlich, Rock ist Teil dieses Matches auf irgendeiner Seite. Da gibt es natürlich die beiden Szenarien, die du gerade gesagt hast. Entweder halt als Teil der alten Bloodline, um die neue zu zerstören, oder als Teil der alten, um halt dann früher oder später gegen Cody zu gehen. Und da tue ich mich sehr schwer mit irgendwie groß was zu sagen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall kurz- bis mittelfristig Rock gegen Reigns geben wird. Dieses Jahr schon oder erst nächstes? WrestleMania, die kommt, oder die übernächste Mania? Entschuldigung. Ich hätte gesagt eher diese Mania. Ah, okay. Ich hätte gesagt diese eher gegen Cody. Aber da wird in der Tat alles davon abhängen, ne? Ob du jetzt mit Rocky gegen Cody oder mit Rocky gegen Roman bei dieser Mania oder bei der nächsten geht. Ich glaube, das ist das Zünglein an der Storytelling-Waage, genau. Ja, und auch die Frage, für wie viele Manias bekommst du noch einen Rocky? Also, genau. Das ist halt auch nochmal das Ding. Wenn du mit 2 einplanen kannst, hätte ich gesagt, gut, dann kann man es halt so machen, wie du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, Rock gegen Roman ist das so gesehen wichtigere, relevantere Match, weil es halt da so ein bisschen Familie gibt und auch, glaube ich, auch gleichzeitig, wer der absolute Topstar der aktuellen Company ist, und da sehe ich Roman über Cody. Da bin ich vollkommen bei dir. Meine nur gelesen zu haben, dass Rocky tatsächlich die beiden kommenden Manias für sich sieht und dass man vor dem Hintergrund, genau wie du es gesagt hast, das stärkere Match sich für den Schluss aufbewahrt. Und das wäre wohl, nach dem, was man angeblich über Rocky gehört hat, das wäre auch aus Rockys Sicht Rocky gegen Roman. Das wiederum würde heißen, dieses Jahr Rocky gegen Cody. So habe ich es munkeln hören. Aber man hört ja täglich viel munkeln, das stimmt. Ich glaube, das Entscheidende für die Frage wird halt wirklich die Series sein. Weil, wie gesagt, es wird irgendein sein oder halt irgendwie für das Finish sorgen, indem man irgendwen angreift, ablenkt und so weiter. Und dann ist halt die Frage, ob ein Rock dann schon gegen Cody oder gegen Roman geht. Ich muss aber auch sagen, verflixt Wundervolle daran ist halt auch einfach, Rock muss einmal nur kurz bei Bad Blood da sein und ich bin schon so sehr an SmackDown interessiert jetzt am Freitag, dass ich versuchen werde, das Samstagmorgen so ungespoilert wie möglich mir dann irgendwie anzuschauen, weil in dem Moment, wo irgendwie wieder Cody, Roman und Rock Teil eines einer Storyline, einer sehen und ich will mir nicht nur den Bericht durchlesen oder es irgendwie auf Social Media angezeigt bekommen, ich würde gerne diese Ausgabe dann auch direkt Samstagmorgen sehen und da muss ich einfach sagen, da ist Rock einfach noch unfassbar gut und da sind auch Cody und Roman sehr gut drin, dass in dem Moment, wo da jetzt eine Sache für WrestleMania, soweit muss man gehen, angedeutet wird, bin ich sofort wieder Feuer und Flamme dafür. Ja, das geht mir tatsächlich ganz genauso. Also es ist schon krass, was Roman jetzt mit Cody für ein Big-Time-Feeling schon erzeugen konnte. Und das war für mich kein Selbstgänger, ganz ehrlich. Ich war wirklich überrascht, positiv überrascht, dass es so gut funktioniert. Aber wenn du dann noch The Rock dazu packst bei der Vorgeschichte, fühlt sich's gleich wieder nochmal größer an, wenn man diesen blöden Vergleich jetzt bringen kann. Ja, das ist ein blöder Vergleich, ich weiß. Aber es fühlt sich auf jeden Fall nochmal deutlich größer an. Was natürlich zeigt, wenn man es positiv sehen möchte, wie großartig diese Storyline und diese Geschichte ist. Was natürlich aber auch zeigt, wie weit diese drei gerade in Kombination miteinander dem anderen Roster wirklich, jetzt passt's, um Lichtjahre voraus sind sozusagen. Ne? Also das ist dann so ein bisschen der fade Beigeschmack. Andererseits, du brauchst Superstars in so einer Liga, solche Superstars hat. Und ja, ich bin genau wie du sehr, sehr investiert. Stefan, wach? Ich will gerade nochmal das, was du zuletzt gesagt hast, hat einmal kurz gehakt. Ach so, wir haben gehakt. Ich meinte nur, es ist schon bemerkenswert und gut, dass WWE diese drei Superstars hat. Und wenn man sie hat, soll man sich freuen, dass man sie hat. Und mehr habe ich dann auch nicht mehr dazu zu sagen gehabt. Ah, okay, nee, dann war das wieder ein Moment, wo du gerade fertig warst und es dann gehakt hat. Ja, ja, es hakt bei uns heute ein bisschen, aber das Gute ist, wir sind fertig. Das stimmt. Show. Und ich würde dir jetzt nochmal die Schlussworte geben und dann moderiere ich ab und dann habt ihr es geschafft dieses Mal mit uns. Okay, dann, ja, ich glaube, Raw überlassen wir einfach dir und Chris dann für nächstes Mal. Dann überlasse ich euch noch die wundervollen Segmente von Miss und R-Truth und Xavier Woods, die ganzen unfassbar tollen Storylines. Könnt ihr alle haben. Bad Blood, vielleicht nochmal in der Gesamtzusammenfassung, muss ich sagen, war wahrscheinlich einer der eher schwächeren Pay-Per-Views dieses Jahr. Auch wenn es Highlights hatte. Also es war für mich so eine ziemlich matte 10. Klasse Normalparabel. Beginnt relativ weit oben mit dem Hell in a Cell Match, geht dann weiter runter. Fand ich dann relativ schwache Matches in der Mitte. Also Match 2, 3 und 4 hat sich entweder nicht sonderlich groß angefühlt oder war nicht sonderlich gut geworkt oder hat keinen Sinn ergeben. Da war ich ein bisschen raus und auch der Beginn von Match 5 war nicht sonderlich stark. Also das hat mir einfach ein bisschen zu lange alles gedauert und wurde zum Ende heraus wieder besser und größer. Also und am Ende natürlich ganz groß mit Rock. Deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein Pay-Per-View gewesen, der viel losgetreten hat. Punkto Main Event, wo man auf jeden Fall sagen kann, dass die nächsten Wochen wieder jetzt sehr viel spannender werden. Die ja, Sommer- bzw. jetzt frühe Herbstzeit fand ich relativ dürftig in vielen Punkten. Deswegen, der Pay-Per-View fand ich in Ordnung. Einer der schwächeren, wenn nicht der schwächste dieses Jahr gewesen. Ich glaube, in der Gesamtbetrachtung muss man dann doch so hart sein. So viel von mir zu Bad Blood, dann lasse ich dich in die Abmoderation gehen. Ich bedanke mich natürlich, dass ich hier sein durfte, auch mal zum WWE-Produkt was sagen konnte. Sonst könnt ihr mich natürlich immer gerne in der Elite Hour hören, wenn wir über AEW sprechen. Und dann wünsche ich gerade noch viele Grüße an Chris nach München und übergebe dann nochmal an dich. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Chris, derzeit, wie gesagt, noch in Wien, aber wenn es on air ist, wird er wohl schon in München sein. Insofern sind die Grüße dann doch wieder richtig platziert. Fällt mir schwer, den Pay-Per-View tatsächlich in Gänze einzuordnen, weil das Wrestling solide war. Das Hell in a Cell-Match für das, was es war, war natürlich gut. Leider nicht meine Matchart, deswegen muss ich mich da ein bisschen zurücknehmen. Es war alles auf den Main-Event ausgerichtet. Es war so ein typischer Main-Event-Pay-Per-View. Und der Main-Event war dann nachher gut. Und es ist ja so häufig so bei Wrestling-Shows, wenn der Main-Event gut ist, überdeckt er sehr, sehr viel. Und man wird sich auch in ein paar Monaten bis Jahren noch dran erinnern, dass Dwayne Johnson da rauskam und eine Wegwerfgeste machte und alle überlegten, was könnte das jetzt bedeuten. So, das wird in Erinnerung bleiben und sicherlich nicht, dass Damian Priest gegen Finn Balor gewonnen hat. Und das sei von mir auch das Letzte, was ich zu diesem Pay-Per-View sagen möchte. Positives gab es natürlich trotzdem. Wir haben es gesagt, ich möchte es auch nicht irgendwie total schlecht reden. Und sehr, sehr spannend finde ich eben den Ausblick auf SmackDown in der nahen Zukunft beziehungsweise auf die Survivor Series in der ein kleines bisschen weiter entfernten Zukunft. Und dann geht es ja auch schon bald los mit dem Rumble, mit der Road und dann sind wir auf WrestleMania-Kurs. Wir freuen uns da sehr drauf und jetzt mit der Konstellation Cody, Roman und Rocky sind wir ja eigentlich gefühlt schon emotional auf dieser Road und das ist nicht das schlechteste Gefühl. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche beziehungsweise ein schönes Wochenende. Wir freuen uns, dass wir die Allzweckwaffe Stefan da haben, der quasi allzeit bereit ist und qualitativ hochwertig einspringen kann. Nächstes Mal, wenn alles glatt geht, wieder mit dem Chris. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euch, egal in welcher Konstellation. Macht es gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.